Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Quasselstrip Podcast. Der zweite Teil unserer sehr, sehr lang dauernden Podcast-Aufnahme. Heute, diesmal mit Thema. Wir haben ja im letzten Teil haben wir behandelt, was wir so zuletzt gesehen haben, nach der großen Pause. Und diesmal ein Thema, das sich jemand in den Kommentaren gewünscht hat, was ich auch recht interessant finde, und zwar Bewertungssysteme. Wie bewerten wir, was bewerten wir, warum bewerten wir? Und ja, die Gäste sind wie beim letzten Mal Columbo. Hallo. Der tolle Pictomundi. Hallo. Und der nicht weniger tolle Vulpex. Nehmt immer noch keine Drogen. Ja, das diskutieren wir vielleicht ein andermal. Bewertungssysteme. Vielleicht, um die Schwierigkeit zu erhöhen. Born to Run hat in den Kommentaren geschrieben, dass wir mal einen Podcast machen, ohne die Wörter gut und schlecht zu benutzen. Wir könnten die Herausforderung annehmen. Ich finde es lustig auf jeden Fall. Das finde ich ganz gut. Es wird auf jeden Fall das schwierig. Das finde ich ganz schlecht. Also wenn es um Bewertungen geht, also die beiden genannten Wörter sind ja schon sehr wertend. Insofern warte. Ich hab eine Alternativfrage. Wäre es okay, dass wir statt gut und schlecht, kann ich dann einfach sagen, es ist mir positiv bzw. negativ aufgefallen? Ja, naja, das sind aber nur nicht die beiden Worte benutzen. Also. Ja gut, dann ist es leichter. Dann kannst du, Musst du einfach nur das. Du musst nur auf deine Wortwahl halt aufpassen. Dass du jetzt. Ja, er wird sich freuen. Jedenfalls, ja, Bewertungssysteme. Ich glaube, wir fangen gleich von vorne weg mit dem größten Problem oder mit dem Elefanten im Raum an. Subjektive oder objektive Bewertung oder wie ihr überhaupt zu diesen beiden Thematiken erstmal steht. Objektiv bin ihr Beste hier. Das sehe ich objektiv anders. Nein, ich finde, man kann ich finde eine objektive Bewertung von einem Anime ist möglich, dann schaut man halt auf Sachen wie Animation, wie ist die Story, wie sind die Charaktere, wie ist der Sound, also der OST, aber auch so generell die Geräusche. Wir hatten vorhin das Beispiel mit dem Berserk, wo der Hase beim Töten irgendwie ein teilendes Geräusch von sich gab oder sowas, was passend war. Schaue ich auf solche Sachen, weil ich finde, sowas kann ich bewerten, ob eine Story gut zusammenhängend geschrieben ist. Subjektiv finde ich aber immer ganz wichtig, weil nur weil etwas Objekt gut ist, heißt es nicht, dass ich Spaß damit haben werde. Etwas kann objektiv positiv sein, also etwas kann objektiv eine hohe Wertung erzielen, kann dabei aber trotzdem bei der persönlichen Präferenz rausfallen, dass man sagt, so nicht. Ich würde so weit gehen und sagen, dass diese Dinge auch schon subjektiv sind. Ich würde sagen, du könntest objektiv vielleicht sagen, die Laufzeit beträgt so und so viel, diese Farben werden da und da verwendet, wobei Farben ist vielleicht auch schon schwierig. Und dann bist du aber in einem Bereich, in dem es natürlich um Gefallen geht, und nicht Gefallen, aber trotzdem hast du da auch schon subjektive Eindrücke, beispielsweise bei Musik. Findest du sie stimmig oder ist es eher eine Kakophonie oder irgendwas, auch stark von dir abhängige Instanzen? Da glaube ich, hast du mich ein bisschen missverstanden. Ich meinte bei Musik oder auch so bei der Story eher nur, ist sie zusammenhängend geschrieben, also nicht. Ist die Story, fällt mir die Story, sondern mehr ein, gibt es Logiklöcher, passt sie zusammen, ist sie in sich geschlossen, ist sie so logisch, könnte sie so passieren oder ist sie total an den Haaren herbeigezogen? Du meinst Authentizität, okay. Ja, genau, und auch bei der Musik, ist die Qualität gut, verwenden sie hier gute Qualität oder ist die Musik eher so, wo haben sie den Schmarrn ausgegraben? Also du meinst die Produktionsbedingungen der genau, Musik? Genau, die Produktionsbedingungen. Okay. Ist es eine hohe Qualität von Produktionsbedingungen oder eine niedrige? Natürlich kann man schon in einem gewissen Grad, finde ich, kann man sagen, ob etwas stimmig ist oder nicht. Man kann, finde ich, schon eindeutig klassifizieren, ob etwas passend oder unpassend ist. Die Frage ist nur, ob es dann eine bessere Alternative gibt, finde ich jetzt, das ist dann wiederum eine subjektive Entscheidung. Dann rein erstmal passt das. Ich finde hier ein Beispiel wäre Kiseju. Kiseju ist ja von der Musik für viele sehr unpassend, weil die Musik in den seltensten Fällen passt. Meinst du generell oder im Opening? Generell. Ja, diese Dubstep-Einflüsse, die wirken schon, also die wirken manchmal echt sehr seltsam und es hat so eine Bildtonschere, manchmal so, wenn du überlegst, welchen Ton eigentlich die Serie hat, von den Dialogen her, von dem Aufbau der Figuren oder der Geschichte, dann wirkt die Musik dann schon echt sehr seltsam, wenn du plötzlich so diesen wummenden Dubstep-Bass drunter hast. So. Da kann ich zum Beispiel sagen, mir gefällt die Musik, ich mag die Musik, ich finde sie, für mich passt sie dazu, also ich kann damit leben, ich finde sie nicht schlecht. Ach, scheiße. Aber ich kann verstehen, dass man sagt, die Musik passt nicht zum Grundton von dem Anime. Also man hätte eindeutig eine bessere Wahl treffen können oder es ist nicht sehr stimmig, nicht zu 100%. Das kann ich durchaus verstehen. Ja, wobei das schon wieder so leicht an den subjektiven Eindruck rankratzt. Aber ja, ich weiß auf jeden Fall, was du mit deinem Punkt meintest. Immer leicht. Also ich finde, bleiben wir mal beim Beispiel Kiseichu. Ich denke, da kann man das sehr gut in Anführungszeichen objektiv festmachen, weil in der Welt von Kiseichu, die wirkt halt nicht sonderlich modern, sag ich mal so. Also die wirkt nicht wie 2015, sondern die wirkt eher so wie 2000, sag ich mal so. Also, und Dubstep, weiß ich gar nicht, wann genau das angefangen hat, aber das passt halt so, von der Art von Musik passt das nicht in die Zeit rein zum Beispiel. Und ich denke, sowas kann man durchaus festmachen. Es ist halt natürlich schwierig, inwiefern da die eigene Wahrnehmung mit reinspielt, aber ich finde, man kann ja durchaus festhalten, was präsentiert dir der Anime, also welche Dialoge zeigt er dir, welche Bilder zeigt er dir, wie verhalten sich bestimmte Figuren, und daran kannst du ja durchaus festmachen, ob die Handlungen in sich Sinn ergeben von dem, was du präsentiert bekommst. Ist natürlich immer eine Frage, inwiefern du dann selber was hineininterpretierst oder auch nicht. Deswegen sind objektive Bewertungen sicher ziemlich schwierig, aber kein Ding der Unmöglichkeit. Ich finde, ein Problem, was dann immer viele gehen dann immer den falschen gedanklichen Schritt und denken, dass objektive Bewertung dann automatisch heißt, dass ich dann irgendwie eine Zahl im Kopf habe oder dass ich das dann einteilen kann in sehenswert und nicht sehenswert. Aber eigentlich heißt das ja nur erstmal, dass ich feststellen kann, dass es bestimmte Dinge gibt, und dann kann ich feststellen, dass diese bestimmte Dinge eine bestimmte Wirkung haben. So, und das heißt ja erstmal nur, das ist ja erstmal das, was ich meine mit objektive Bewertung. So. Also okay. Das ist ja noch nicht eingeteilt in, das ist jetzt eine 8,4 und das ist jetzt eine 7,4 oder so. Also was ich unter objektiver, ich sag mal, Beurteilung verstehe, ist, dass man etwas wirklich fundiert einschätzt. Also auch halt nicht einfach nur sagt, ich mochte das, weil, ja, keine Ahnung, irgendwas, sondern eben, dass man wirklich sich danach richtet, was passiert ist, also was wirklich Sache ist. Das verstehe ich unter objektiver Betrachtung. Ja, mach du das. Lassig, ich würde da an dem Punkt nochmal anknüpfen, an dem du gerade warst, mit dem Zeitalter in dem Anime. Also Kiseiju ist ja in Manga-Form zwischen 88 und 95, glaube ich, publiziert worden. Und die Welt, wie sie so da konzipiert ist, ist stimmig in ihrer damaligen Zeit. Jetzt hat der Anime halt versucht, die Sachen zu aktualisieren und, weiß nicht, 2014 spielen zu lassen. Dadurch hat es einige Schwierigkeiten gerade in dieser innerweltlichen Logik gegeben, die vielleicht dann auch feststellbar sind, ohne dass sie subjektiv wirken. Andererseits hat der Anime dann auch wieder beispielsweise so die Insektenphobie, die der Protagonist hat, nochmal betont am Anfang, wo es der Manga nicht getan hat. Und dadurch ist dieser Aspekt trefflicher oder besser gelöst als im Manga. Und deswegen, klar, kannst du objektiv dann sagen, das ist so und so, auch im direkten Vergleich, was ich jetzt gemacht habe. Aber es sind ja immer Kleinigkeiten. Und das ist, glaube ich, auch das, was du mit deinen Bewertungszahlen meintest, dass du eben von objektiven Sachen, die du erfassen kannst, die meistens klein sind, nicht auf das ganze Gesamtbild schließen kannst, was nachher ein Werk ist. Ja, definitiv. Also es ist halt objektiv ist ja nur erstmal eine Feststellung. Und wie auch Columbo schon gesagt hat, es ist ja mehr, ich argumentiere am Objekt, ich argumentiere am Anime und nicht an meiner Wahrnehmung. Also ich sag nicht, ich fand die Protagonistin toll, weil sie blaue Haare hatte und ich mag blaue Haare, sondern ich fand die Protagonistin toll, weil sie in der Szene das und das und das gemacht hat. Oder weil sie das relevant zur Story hatte, was sie halt. Genau. Das fehlt halt komplett in Seju. Aber ist das dann nicht auch etwas, was dir gefällt, weil du eine besondere Präferenz hast? Und nee, weil, also hier muss ich mal ganz klar widersprechen, weil du, klar, es ist eine Präferenz, ob mir die Protagonistin gefällt, aber es ist definitiv keine persönliche Präferenz, wenn ich sage, die hatte eine, die war wichtig für die Story oder die war komplett unwichtig für die Story, ist aber eigentlich die Hauptprotagonistin, also sollte. Ja, damit gehe ich auf jeden Fall mit. Aber auch, ich weiß nicht, selbst Wichtigkeit kannst du ja relativieren, weil wie auch alles, auch diese zwei Begriffe, die wir aus unerfindlichen Gründen nicht benutzen sollen, sind ja auch alles einfach Konstrukte und Mehrheitsmeinungen, die konzipiert worden sind und auf die man eben dann als Gesellschaft rekurriert. Das heißt, du teilst diese Wertung oder nicht. Aber je nachdem, aus welchem Blickwinkel du drauf guckst, hast du eine andere Einschätzung. Ich finde das ein bisschen schwierig, wenn man dann gut oder schlecht auf dieses, wie heißt das Fachwort, irgendwas mit D, was, keine Ahnung, Mehrheitsgedöns halt reduziert. Intersubjektivität? Ja, keine Ahnung. Subjektiv oder so? Ich weiß es gerade nicht. Deskriptiv, glaube ich, das meine ich irgendwie. Das ja, deskriptiv ist beschreibend. Nee, oder irgendwas war das, keine Ahnung. Jedenfalls, was ich meine, ist, dass klar ist die Festlegung, was wir in Anführungszeichen objektiv handwerklich qualitativ finden oder qualitativ schlecht finden, unschön finden, auch dadurch beeinflusst, wie wir sozialisiert worden sind. Wir finden einen Tisch, der wackelt, unbrauchbar, weil wir damit sozialisiert worden sind, dass der Tisch halt nicht wackelt. Aber Mikrofon muted. Ich finde, es ist halt ein Unterschied, ob die Mehrheitsmeinung darauf basiert, dass es irgendwie Mikrofon 60% activated. Sind der Bevölkerung oder ob es halt 99,9% sind der Bevölkerung. Und ich kenne jetzt niemanden, der ernsthaft behaupten kann, dass zum Beispiel Logiklöcher in der Geschichte dass sie sinnvoll sind oder dass sie halt nicht unschön sind oder so. Also. Ja, ich gehe da auch voll mit dir. Ich glaube, der Punkt, den ich machen wollte, ist, dass es einfach, selbst wenn es objektiv ist, was von mir aus in gegebenen Situationen auf jeden Fall zutrifft, ist es trotzdem eine menschgegebene Objektivität und keine, die du außerhalb unserer Perspektiven einnehmen kannst. Es gibt keine empirische Objektivität, mit der man Animes anschaut. Das meinst du? Ja, genau. Du bist halt Mensch und guckst aus unserem Blickwinkel. Aber ob das jetzt in einem naturwissenschaftlichen Kontext oder wie auch immer sinnig wäre, ist es nochmal was ganz anderes. Und dadurch sind wir immer schon auf subjektiver Basis. Aber gut, wenn wir Objektivität jetzt meinen, sprechen wir von dem, dass was wir eben als Menschen so empfinden. Also du meinst qualitative Standards, oder? Ja. Genau. Es gibt keine allgemeingültige Norm, die eine Story für die eine Story über die andere bewerten kann, außer eben tatsächlich im Zusammenhang auf Logiklöcher, dass man sagt, außer auf Konsistenz einer Story. Du kannst eine Story nicht qualitativ darauf bewerten, dass sie gut ist aufgrund von Logiklöchern oder auf andere, weiß ich nicht, also man kann eine Story nicht werten auf objektiver Basis, außer anhand ganz weniger Dinge, die aber nichts über die Story selbst aussagen, sondern ja, ich glaube, das meinte ich. Du halt objektiv neutrale Sachen kannst du nur faktisch quasi, Anime wurde von dem und dem produziert und ist so lang. Das sind Sachen, die sind unumstritten. So, das ist halt. Und bei allem anderen von mir aus kann man eine objektive Perspektive versuchen zu finden, aber die ist dann eben auf jeden Fall menschgegeben. Ja, definitiv, da stimme ich zu. Auf jeden Fall Ja, Mensch. das ist richtig, aber ich finde es dann immer sehr problematisch, wenn man es sagt, ja, alles ist relativ, ist es immer so ein Argument, was in eine Sackgasse führt. Weil man muss dann halt akzeptieren, dass es diese, wir können nicht wissen, was Objektivität ist, weil wir das nie letztendlich feststellen können. Es gibt keinen absoluten Beweis dafür, dass Es gibt irgendetwas immer objektiv ist. ein Eye of the Beholder, es gibt immer ein Auge des Betrachters, das vorherrscht, das meinst du. Es gibt Ja, kein. also Ja, du genau. kannst es letztendlich nicht ausblenden. Also du kannst natürlich alles damit quittieren, alles ist relativ oder es ist subjektiv und so weiter, aber das wird zu nichts führen, sondern du musst halt akzeptieren, dass es bestimmte Dinge gibt, worauf sich halt, sag ich mal, wirklich fast alle Menschen darauf geeinigt haben, dass das nun mal so ist. So, sonst kommst du in der Diskussion ja nicht weiter. Ja, Sonst aber ich kannst glaube, wenn du. man das verinnerlicht und dann den abstrahierenden Schritt macht, dass du überlegst, dass du selbst vielleicht eine subjektive Objektivität hast, also dass nach meinem Standard, also es gibt menschlichen Standard, mein Standard, wie auch immer, dass es da Unterschiede gibt. Und wenn du so diese Diskrepanzen verinnerlicht hast, dann ist dir auch klar, dass halt, wenn jetzt Sachen du mit irgendeiner Zahl bewertest, wie wir es ja vorhin hatten, dass halt nicht was unbedingt Festes ist, sondern sich die Sachen verändern können. Ja, das ist richtig. Und ich glaube, nur darum geht es mir, dass man einfach reflektieren muss, dass eben trotzdem, je vermeintlich objektiv man selbst auch sein ist, trotzdem nur Teil von etwas ist und trotzdem die meisten Sachen, die man äußert, eben subjektiv sind. Ja, also nur weil man meint etwas, dass man mit seiner Meinung objektiv richtig ist. Heißt es das nicht, dass man sich jeder anderen objektiven Meinung, also objektiven Ansicht widerschließen sollte? Also wenn ich mit meiner Wahrnehmung zu einer bestimmten Schlussfolgerung komme, dass dann auch jemand anderes mit einer anderen anders wahrnimmt und ich dann das quasi in meine Bewertung irgendwie integrieren kann oder dass ich damit arbeiten kann oder so. Also dass ich dann nicht sage, ja, aber meinst es trotzdem richtig, weil ich es halt so wahrgenommen habe. Weil sonst ist man halt eben wieder in diesem Subjektiv gefangen. Ja. Gut. Noch jemand was dazu zu sagen zu objektiv, subjektiv, oder? Naja, also ja, eigentlich eben nur das, was wir schon besprochen, was ich schon eben meinte, eben mit einer fundierten Einschätzung sonst eigentlich nichts weiter. Ja, wobei wir es ja auch im letzten Podcast hatten mit Evangelion kurz, dass je nachdem, welche Fakten beziehungsweise welches Wissen vielleicht oder Herangehensweise du für dich verinnerlicht hast, du dann auch natürlich auch subjektiver Ebene die Sachen tatsächlich anders betrachten kannst und Ja, also es dann ist, auch, weißt du, was ich meine? ja, also ich, also, ja, subjektive Wahrnehmung auszuschließen, das ist, also komplett ist natürlich unmöglich, aber man kann zumindest versuchen, die Dinge so zu betrachten, wie sie sind. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man es macht, wenn man etwas, fundiert bewerten möchte. Ich denke, kein Mensch wird abschließend etwas zu 100% objektiv wahrnehmen können. Ja. Und dafür diskutiert man halt mit anderen, weil, weiß ich, zum Beispiel, Ping-Pong zum Beispiel, fand ich ja einen eher durchschnittlichen Anime. Aber wenn ich mir dann halt jemanden anschaue, der dann halt in dem Anime Dinge, Referenzen oder Metaphern erkennt, die ich zum Beispiel überhaupt nicht wahrgenommen habe, dann erweitert das ja quasi so meine objektive Wahrnehmung oder meine objektive Einschätzung von dem Anime, weil ich sehe, okay, da ist etwas, was mir einfach entgangen ist, als ich meine Einschätzung von dem Anime aufgenommen habe. So. Und das ist halt relativ wichtig, was das angeht. Ja, Ja. beispielsweise diese Stern- und Mond-Metapher in Ping-Pong ist ja was, was gern übersehen wird, obwohl es relativ offensichtlich ist. Ja. Dann die zweite Frage, die sich dann anschließt, ist denn dann, wenn ihr sagt, also wir sind ja relativ uns einig, dass es sowas wie eine objektive Feststellung gibt, ob ob ein Anime was richtig oder falsch macht, erstmal grundsätzlich. Das sind wir uns jetzt soweit einig, wenn ich das richtig sehe. Ja. In Anführungszeichen schon. Objektiv. Ja. Inwiefern oder wie stark nutzt ihr das dann, um ein Anime, sag ich mal, zu bewerten oder um dann zu sagen, ja, der Anime ist, lohnt sich oder lohnt sich nicht? Ja, wenn es um Empfehlungen geht, da denke ich schon, dass Objektivität eine wichtige Rolle spielt, weil wenn ich ein Anime jetzt kritisch gesehen schlecht finde, ihn aber aus persönlichen Gründen mag, dann heißt es ja nicht, dass ich dann anderen sagen kann, schau dir das an, das ist toll. Ja, also ich finde, ein Anime kann man immer nur auf der Basis von persönlicher von persönlichen Wertungen empfehlen. Also ich finde, man kann ein Anime nie grundsätzlich empfehlen. Ich finde, es gibt kein Anime, wo ich sagen kann, den muss ich so hoch werten, den sollte jeder sehen, weil der wird jedem gefallen. Das gibt's schlichtweg in meiner Meinung nach nicht, sondern es gibt nur der kann dir gefallen, wenn du dem schon mal gegenüber nicht grundsätzlich abgeneigt bist. Oder die stärkere Variante wäre dabei, der wird dir gefallen, wenn du Fan des Genres bist, obwohl er gewisse Schwächen hat. Also ich finde, das ist immer ganz wichtig, wenn du das magst, wirst du auch den Anime mögen. Und wenn du das nicht magst, dann wirst du den Anime sehr wahrscheinlich nicht mögen. Das finde ich ist ganz wichtig, weil es auch eine gewisse Herangehensweise an ein Anime ist. Das ist dieses, auch ein bisschen dieses Problem von, wenn ich mit zu hohen Erwartungen an irgendetwas rangehe. Ja. Ja, gut, dann aber. Kann ich mit den Anime zerstören dadurch. Ja, gut, also, aber. Kann ich mir den gesamten Spaß nehmen. Trotz Empfehlung. Erwartungen haben ja grundsätzlich nicht wirklich was. Also, Erwartungen verändern ja nicht, was letztendlich da ist. Also, nur. Die Wahrnehmung. Ja, die Wahrnehmung. Was ich wahrnehme, schon. Wird verändert. Und das ist das Problem. Wenn ich jemanden etwas empfehle und als das Beste vor dem Herrn darstelle, dann hat der eine ganz andere Erwartungshaltung an diesen Anime. Wenn ich sage, ja, der ist ganz okay, durchschnittlich. Das ist wie jetzt, wenn du zu jemandem sagst, schau dir mal Evangelion an, das ist toll, das ist der richtig super Sci-Fi-Anime. Kommt Vulpex und. Und ja, also bei mir war es halt, ich habe da einfach für zwei Sachen ein Beispiel. Einmal tatsächlich einfach Evangelion, diese Herangehensweise, ich schaue mir jetzt einen geilen Mecha-Anime an oder auch eben Bioshock, da haben Freunde von mir, das hat so hohe Erwartungen in mir geweckt, dass das Spiel einfach nur verlieren konnte. Das konnte eigentlich, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, das konnte ich nie gewinnen, weil mir das so angepriesen wurde, dass das so genial wäre, dass meine Erwartungen einfach so hoch waren, dass es einfach nur verloren hat. Das hat nie eine Chance gehabt zu gewinnen. Aber zum Beispiel für mich sind in Evangelion die Mecha-Elemente die schlechteren Sachen. Also, oder beziehungsweise die ich nicht so, hinter denen ich nicht so stehen konnte im Vergleich zu anderen Aspekten. Weiß nicht, den ganzen psychologischen und so. Ja, aber das ist das, was ich meine. Dann kannst du Evangelion nicht auf der dann empfiehlst du Evangelion auch nicht auf der Grundlage von geiler Mecha-Anime, solltest du dir mal reinziehen. Dann empfiehlst du Evangelion auf der Grundlage von psychologisch mit Mecha-Elementen, die jetzt nicht gut sind, aber die jetzt mit denen man sozusagen leben kann. Also, ja, zur Geschichte dazu gehören, aber genau. Deine Empfehlung, dein Grund, den Anime zu sehen, ist ein ganz anderer und dann gehst du auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung ran und deswegen finde ich, ist das so wichtig, mit welcher Erwartungshaltung man an so etwas rangeht. Jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt, an dem man nochmal über diese Bewertungssysteme sprechen muss, weil das, was du jetzt gerade als Kontext aufgemacht hast, sind ja im Prinzip das, was Reviews irgendwie leisten sollen, im Gegensatz zu, keine Ahnung, Malpunkten. Ja, deswegen finde ich Punkte auch total stumpf für so etwas. Deswegen kann Punkte sind Skalen. Skalen kann ich verwenden, wenn ich irgendetwas messe, wenn ich irgendwie sage, weiß ich nicht, wenn ich versuche, 20 Zentimeter abzumessen, dann hilft mir ein Lineal mit seiner Skala. Zahlen kann ich für Mathematik verwenden, nicht für Kunst. Ja, genau. Und Und Animes sind irgendwo einfach Kunstwerke. Es ist Ja, wobei natürlich, wenn sich, und dafür ist es dann schon nochmal dienlicher, zum Beispiel sehr viele negativen Zahlen sammeln, aber es ist natürlich eine quantitative Sache, dann wirkt sich das beispielsweise auf Mal doch irgendwo aus. Und jetzt ein Anime, der auf Mal eine Durchschnittsbewertung von 5 hat, wird vermutlich qualitativ weniger gut sein als einer, der 9 hat. Das mag sein, aber der Spaß, den du mit diesem Anime haben kannst, ist nicht zwingend größer, nur weil er einen 9 hat. Das ist genau, Nein, nein, das aber ist, es sagt halt nichts über die Gründe, aber es sagt genau. vielleicht etwas über die Qualität bzw. die Rezeptionsposition. Ja, aber nur Aber dann ist vielleicht, wieder die weil Grundfrage, warum gebe ich dem eine schlechte Bewertung? Jetzt kann man sagen, wenn viele dem eine schlechte Bewertung geben, dann ist da was dran und mit Sicherheit ist da irgendwas dran. Ich will überhaupt nicht abstreiten. Ich will gar nicht behaupten, dass da nichts dran wäre. Aber das hat für den Einzelnen hat das in meinen Augen überhaupt keine Aussage. eben, also das ist ja nur, das ist ja eine gesammelte Wahrnehmung, also so eine gesammelte Einschätzung, die aus unterschiedlichen Gründen getroffen werden kann. Vielleicht fand, weiß ich, bei jemand Evangelion den psychologischen Aspekt toll und gibt den eine 9 und ein anderer fand den Mecha-Aspekt toll und gibt den deswegen eine 9. Das kannst du ja für dich ja dann gar nicht mehr aufdröseln aus der reinen Zahl, die sich da ergibt, sondern das ist dann ja nur Genau, ein ich Konglomerat weiß nur, aus. es gibt die Zahl, ich habe aber keine Ahnung, warum es die Zahl gibt. Und das finde ich ist aber gerade bei Animes sehr wichtig, dieses Wissen, warum gibt es diese Zahl überhaupt? Eben, Das eine ist wahrscheinlich bei Sachen, allem wichtig. ja, also, naja, also das Ding ist halt, Sachen Nee, können unterschiedlich gut sein, auf unterschiedliche Weisen gut sein. Du kannst also eine Black Lagoon zum Beispiel ist gut, weil es stumpf ist und weil es irgendwo einfach so Spaß machen soll. Es ist halt nicht ein tiefgründiger Anime, wie, was ich, wie ein Shinsekai Yori, der viel mehr über die Geschichte kommt. Das sind zwei auf völlig unterschiedliche Weisen qualitativ hochwertige Anime, meiner Meinung nach. Aber wenn du den beiden, sag ich mal, eine 8 oder eine 9 gibst, stellst du sie ja quasi auf eine Stufe, die für jemanden, der nur die Zahlen sieht, gar nicht herauslesen kann, okay, das eine ist halt einfach stumpfe Unterhaltung und das andere ist halt nicht stumpfe Unterhaltung. Und das macht Zahlen halt einfach sehr, sehr Ja, die, ungeeignet, um Sachen zu bewerten, in ja, dem sie Sinne. sind halt nicht, sagen nicht sonderlich viel aus, eigentlich. Also, ich denke, Zahlenbewertungen eignen sich eigentlich nur dazu gut, um die gesehenen Animes in einer Liste zu sortieren. Halt, ja. Aber Sie eignen jetzt. sich dafür, um eine Tendenz abzulesen, wie die Allgemeinheit einen Anime findet, aber nicht, wie er bei persönlich privat ankommen wird. Ob du mit diesem Anime Spaß haben wirst oder ob du sagst, das ist ja ganz schöner Käse. Das sagt es nicht aus. Es gibt eine allgemeine Tendenz wieder, wie die Allgemeinheit diesen Anime wahrnimmt. Die Allgemeinheit sagt aber leider nichts für dich aus. Es ist dieses wieder so, Statistiken treffen allgemeingültige Aussagen und nichts anderes sind diese Listen, haben aber für die Einzelperson keinerlei Bedeutung. Weil sie sie Unabhängig nicht haben, davon, fehlt. dass die Bewertungen ja in den seltensten Fällen dadurch zustande kommen, dass da jemand analytisch raussucht, oh, die Szene ist so und so gut, oder dass da irgendeine tatsächlich, sag ich mal, mathematische Überlegung dahinter ist, wo man dann die Zahl, wo die dann rauskommen kann, so eine Zahl, sondern das ist ja, Ja, in der also Regel ist das ja ein Daumen, so Pi mal behaupte Daumen, so jetzt, ein ja, also ich Grabmal. denke, gerade bei Animes, die von wirklich vielen Leuten bewertet werden oder und gut bewertet werden, da spielt ja auch, ja, da gibt es sehr viele Faktoren, die es beeinflussen können. Zum Beispiel, es gibt ja auch die ganzen Leute, die sehen, oh, da ist etwas beliebt und geben dem dann aus Protest eine 1 von 10 oder so. Genau, Ja. das ist das Nächste, was dazu kommt. Dann habe ich noch die Leute, die dann Animes mit einer 10 von 10 bewerten, nachdem vielleicht eine Folge draus ist, wenn überhaupt. Und also so Genau, dieser dann oder One Punch Man grundsätzlich oder so überhaupt nicht war. nachdenken über die Bewertung. Und da kriege ich dann und da habe ich dann ein Problem, wenn ich eine reine Listenbewertung nehme und sage, so, ich möchte jetzt dann, weiß ich nicht, und ich weiß halt, ich habe das mal selber gemacht und daher weiß ich, dass die Aussage für den Einzelnen einfach absolut stumpf ist. ich gehe jetzt auf irgendeine Anime-Seite, auf Anisearch zum Beispiel, und schaue mir die Top 10 der Animes mit dem Tag Liebe an. So. Und dann müsste der erste Anime, den ich da finde, mir am meisten Spaß machen, wenn ich etwas mit Liebe suche, weil es ist ja der am besten bewertendste. Und sagt jetzt mal aus Erfahrung, das ist ziemlicher Blödsinn. Ich würde Für nicht mich. sagen, dass du das so machen musst, weil ich glaube, der Nein, erste nein. Schritt ist, dass du die Sachen ja für dich bewertest, um vielleicht dann auch zu sortieren, beziehungsweise nochmal irgendwie deine Präferenzen ein bisschen rauszustellen und dass die dann nochmal summiert werden und eine allgemeine Position abdecken, ist ja dann nochmal was anderes. Ja, ich finde, wenn man jemanden, wenn man zum Beispiel auch mal das Profil anguckt und guckt, welche Anime hat er wie bewertet, dann gibt das zum Beispiel einen relativ guten Einblick, also je nachdem, wie viele Anime bewertet worden sind, aber sag mal, gehen wir mal davon aus, da ist jemand, der hat 200 Anime gesehen und der hat dann halt bestimmte Anime, was sich da zum Beispiel alles mit Mecha erkennbar schlechter bewertet zum Beispiel. Da sagt das dann halt schon ein bisschen was darüber aus, inwiefern er zu bestimmten Genres steht oder wie er zu bestimmten, ja, bestimmten, weiß ich auch, Studios oder zu bestimmten Directors steht und das für eine Einzelperson mag, mögen so Zahlen eine Relevanz haben. Und ich finde es, sag ich mal, insofern auch nicht ganz so schlimm, dass so diese Zahlen gibt, weil man dadurch mehr oder weniger ein bisschen gezwungen ist, sich selbst, sofern man das ernst nimmt, festzulegen, okay, was ist denn für mich jetzt eine 9 von 10? Was ist denn für mich jetzt eine 10 von 10? Was ist denn für mich eine 3 von 10? So, und sofern man sich damit auseinandersetzt. Das Problem ist halt, viele tun es nicht. Und vor allem, was auch wichtig ist, diese Punkte dürfen nicht statisch sein. Genau, das ist es aber für viele. Und da gerade in Listen sind die das. Du kannst in die seltensten Listen sagen dir, okay, wenn du jetzt eigentlich so nochmal in Retrospektive irgendein Uralt-Anime bewerten möchtest, den du eigentlich schon lange gesehen hast, weil du hast ihn jetzt nochmal angeschaut und jetzt findest du ihn unglaublich viel schlechter. Kannst du das nicht mehr ändern. Er ist trotzdem mit der Bewertung, die du da getroffen hast, drin. Und dann Ist stellt sich zum falsch. Beispiel bei einem zweiten Mal anschauen, stellt sich sowieso die Frage, wie fair bewertest du den Anime jetzt im Vergleich zu deiner ersten Mal? Also wie fair ist diese Bewertung dem Anime gegenüber? Weil dadurch, dass du weißt, was bereits in der Story passiert, können dir gewisse Fehler stärker auffallen, die vielleicht jemanden, der den nur einmal sieht, nicht so stark auffallen. Das spielt ja auch noch mal rein. Ich Oder würde sowieso bestimmte sagen, oder Vorstellungssachen können dir stärker auffallen, weil du weißt, was passiert und darauf achtest. Ich würde Genau. sowieso sagen, dass du die Sachen mehr als nur einmal eigentlich sehen musst, um sie überhaupt bewerten zu können. Im Regelfall. Ja, aber Wie? hier muss ich sagen, nein, ich finde, es gibt durchaus Animes, die können Spaß machen für genau einmal sehen. Die kann man anschauen, einmal und danach nicht mehr, weil danach ist es verloren. Danach ist. Kann man. Ja, ja, also ich denke, wenn man wirklich ja, also ich sag mal vollständiges Bild von dem Anime haben möchte, denke ich schon, dass man ihn sich mehrmals anschauen muss, damit man eben auch einschätzen kann, wie hoch ist der Rewatch-Wert und so weiter und so fort und ja, und dass man dann eben Fehler und Stärken noch besser erkennen kann. Nicht nur das, ich finde eine Geschichte, die nur funktioniert, wenn man nicht weiß, wie sie ausgeht, ist, also das ist für mich nicht qualitativ hochwertig. Ich meine, wenn man überlegt, was sind so die Filme oder Serien oder so, die einem selbst am meisten gefallen, dann sind das doch oftmals Dinge, die man mehrmals gesehen hat oder die man mehrmals sehen kann. Also das ist ja nichts, was du einmal schaust und, sag ich mal, in Anführungszeichen wegwirfst, sondern Ja. das sind Dinge, die du immer wieder schauen kannst und die dir immer wieder gefallen. Ich glaube, es kommt darauf an, mit welcher Intention du die Sachen schaust. Und du hast halt beim ersten Schauen hast du nur eine vage Vorstellung, einfach durch irgendwelche Werbung oder Bilder oder keine Ahnung, einen ersten Eindruck. Und auf den baust du auf und kannst auch überrascht werden. Aber wenn du weißt, was passiert, achtest du einfach anders auf die Geschichte und gehst eigentlich mit der wissenden Rezeptionshaltung ran. Und dementsprechend legst du einfach einen anderen Fokus auf das, was du siehst. Du verschiebst deine Wahrnehmung dahin, wo du sie gerade Du verschiebst sie auf andere Dinge einfach. Du betrachtest auch allgemein für Filme, du betrachtest die einfach ganz anders, wenn du die zum zweiten Mal anschaust. Ja, ich finde das gerade bei, es gibt Geschichten, die leben einfach von einem gewissen Twist, der irgendwann kommt. Und wenn du den Twist bereits kennst und das nochmal anschaust, dann wird dein Spaß damit einfach wesentlich geringer sein. Und es gibt Sachen, die sind genau für sowas richtig. Die machen einmal Spaß, die sind deswegen nicht qualitativ schlechter als andere Sachen. Aber die leben davon, die bauen vielleicht sogar sehr gut auf diesen Twist auf, sind danach aber, jetzt kann man sagen, klar, ich schaue dann danach, wie viel Vorzeichen gab es schon für diesen Twist, dass ich ihn irgendwie hätte kommen sehen oder ähnliches. Und je besser ist, desto mehr fallen mir diese Dinge auf. Aber trotzdem ist, wenn es da nicht 1000 Vorzeichen gibt und der trotzdem noch logisch erklärbar ist, sage ich jetzt mal, dann ist der trotzdem gut. Gut, dann ist der deswegen nicht schlecht auf einmal. Er aber ist es nur ist kein nicht Widerspruch. So. Es ist nur nicht so. Er ist nur nicht so. Er ist nur nicht so positiv hervorzuheben wie andere Filme, die das vielleicht besser machen oder Animes. Aber wenn es stringent ist, dass es diesen Wechsel innerhalb der Handlung gibt, dann muss es auch gewissermaßen vorgezeigt sein oder aufgezeigt sein in einer gewissen Form. Ich weiß jetzt nicht, ob er dir damit ins Gesicht schlagen muss, wie bei Tatami, aber trotzdem muss doch irgendwo in der vorherigen Handlung ablesbar sein, dass dann das passiert. Ja, unabhängig davon, wenn eine Geschichte auch nur darauf basiert, dass du nicht weißt, wie es ausgeht, dann ist doch nicht die Geschichte interessant für dich, sondern dann ist doch das Einzige, was dich interessiert, die Ungewissheit. Die Auflösung ja, aber am Ende. Die kann ja auch Spaß machen, das ist, was ich meine. Ich kann ja auch Spaß mit der Ungewissheit haben. Ja, aber eben, du kannst Spaß damit haben, aber das halte ich dann schwierig zu sagen, das ist dann qualitativ gut gemacht oder so. Weil eine Geschichte zu schreiben, wo der Leser dann das Ende nicht weiß, ist einfach. Das ist nicht schwierig, das kann jeder. Und wenn das dann für dich nicht mehr interessant ist, nur weil du weißt, wie es ausgeht, dann hat die Geschichte zu wenig, außer dann hat die Geschichte halt nur das und das ist dann halt ja sehr fragwürdig. Ja, du kannst sagen, das ist für dich sehr fragwürdig. Ich behaupte jetzt einfach, das kann aber auch genau der Punkt sein. Das kann auch genau für jemanden aussehen. Er sagt, ich wollte nur das. Da geht es gar nicht darum, ob die Geschichte ausgeht, dass ich das nicht weiß, sondern dass der Ausgang nicht vorhersehbar ist. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen, ob ich ihn nicht vorhersehen kann oder ob ich nur nicht weiß, wie es ausgeht. Weil wenn ich nur nicht weiß, wie es ausgeht, das ist sehr einfach. Einen gut gemachten, logischen, unvorhersehbaren Ausgang aber zu schreiben, ist nicht so einfach. Der Weltkonsistenz, also der nicht irgendwie dann ein Ex Machina-Instrument mit hineinbringt und sagt, boom, also so, keine Ahnung, und plötzlich kommen die Aliens, invaden die Erde und alle sind tot. Ende. Kein Shyamalan-Twist. Ja, weißt du, also es ist ein passender Twist. Ja. Und M. Shyamalan ist ja, wie du sagst, er ist ja genau damit berühmt geworden und eben seine Filme sind genau deswegen so auch beliebt. Oder die alten zumindest. Also die ersten Filme von ihm, bis er es dann halt in jedem Film gemacht hat und man dann halt wusste, okay, da kommt ein Twist. Das ist das Problem, wenn man sowas überbenutzt. Wenn aber, halt alle auf den Twist warten. Ja, aber das ist halt irgendwie der Punkt. Ich finde, wenn es wirklich nur den Twist gibt, dann ist ja also jetzt mal nicht nur geschichtlich gesehen, sondern auch was die Inszenierung angeht, zum Beispiel. Jetzt mal verglichen mit zum Beispiel einem Witz oder so. Denn einen Witz kannst du halt ganz stumpf erzählen, so was ich, ein Mann sitzt auf der Parkbahn und pupst so und dann hahaha, ist ja lustig. Also vielleicht gibt's Leute, die darüber lachen. Aber das ist doch rein handwerklich, schwächer anzusehen als jemand, der da halt einen wirklich langen Aufbau und eine kreative Pointe hinterpackt. Ja, klar. Den du dann auch öfters erzählen kannst und man ihn trotzdem lustig findet. Es steckt handwerklich weniger Aufwand drin, das stimmt. Aber das ist wieder der Punkt, den ich meinte. Weil da handwerklich weniger Aufwand drin steckt, heißt es nicht, dass am Ende ich mit dem Endprodukt mehr Spaß habe, zwingend, nur weil jemand mehr Arbeit reinsteckt. Und das ist genau die Diskussion, die ich vorhin auch irgendwie mit objektiv und subjektiv abgreifen wollte. Es halt nochmal davon abhängig ist, was du für eine Erwartungshaltung hast und inwieweit oder was du genießt. Weil wenn du diesen Wechsel innerhalb der Handlung genießt, dann ist es das Schauen beziehungsweise das, was es mit dir macht, was du gut findest, dass du mitfiebern kannst und nicht wirklich die Geschichte für sich. Also, ich weiß nicht, so ein einfaches Beispiel ist hier einfach nur ein Stuhl. Ich will einen Stuhl, auf dem ich sitzen kann und der bequem ist. Und dann kriege ich halt einen ganz normalen Ledersessel, der halt ein stinknormaler Ledersessel ist. Und irgendwer anderes macht den Ledersessel und gibt sich dann aber noch Mühe und, weiß ich nicht, macht noch irgendwelche unnötigen kunstvollen Löcher, die mich beim Sitzen nicht merke, aber die halt zur Optik da sind oder die einfach so da sind oder bemalt noch irgendwas super Tolles drauf, so, der steckt jetzt da mit mehr Arbeit rein. Am Ende des Tages habe ich aber bloß einen Sessel, in dem ich sitzen will und beide erfüllen für mich den Zweck. Beide haben die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass ich sie mir kaufen würde, wenn sie den gleichen Preis hätten. Ich würde nicht den mit der mehr Arbeit bevorzugen, nur weil da mehr Arbeit drinnen steckt. Ich würde ihn bevorzugen, wenn er mir optisch besser gefällt, vielleicht. Aber Aber kannst du das überhaupt sagen? dann bin ich wieder im komplett Subjektiven und sage, der gefällt mir besser. Gibt es diese theoretische Maxime, dass es zwei exakte Sachen gibt, weil einfach du hast unterschiedliche Bequemheitsgrade, der Stuhl kann aus einem anderen Material sein, etc. Das hat ja alles irgendwie Ja, Einfluss ich und kann so ist zwei ja auch bei der gleiche, Geschichte. das ist ja genau das, was ich meine. Deswegen habe ich jetzt das Beispiel mit den Stühlen genommen. Ich nehme bei beiden Stühlen dasselbe Holz, dasselbe Leder oder dasselbe Aluminium. Sie sind exakt gleich, nur der andere, der pinselt noch was drauf oder bohrt ein Loch rein, um vielleicht Gewicht zu reduzieren, was weiß ich. Am Ende des Tages, also er macht irgendwie mehr Arbeit, aber nichts, was mich in irgendeiner Form beeinträchtigt, aktiv beim Sitzen oder es qualitativ verbessern würde, indem man eine Massagefunktion einbaut oder sowas. Okay, Dann haben beide den gleichen Funktionen. Keiner ist besser. Es sind beide Stühle, auf denen ich sitzen kann. Der eine naja, hat aber aber es gibt halt ja einen mehr Arbeit. Unterschied. Und das ist halt die Frage, ist der Unterschied relevant oder nicht? Und das ist halt die Frage, in welcher Hinsicht ist er relevant? Wenn er damit besser aussieht, ist das eine Funktion, ob das, die dich dann anspricht oder nicht, ist was anderes. Aber es gibt einen Unterschied. Und was macht dieser Unterschied? Das ist doch dann die Frage. Ja, er muss signifikant sein. Also es muss ein signifikanter Unterschied sein, dass ich ihn bevorzuge. Aber es macht den anderen Stuhl nicht schlechter. Es macht nur den einen Stuhl besser. Hebt den einen Stuhl nur hervor. Es setzt den anderen nicht herab. Das finde ich, Aber ist der wenn wichtige du Punkt etwas eigentlich. Besseres hast, dann ist das Letztens. andere doch automatisch nicht ganz auf dem Niveau wie das Bessere. Ja, es ist nicht auf dem Niveau wie das Bessere. Das heißt aber nicht, dass das Niveau von dem Stuhl gesunken ist. Das heißt, es steigen maximal meine persönlichen Anforderungen, dass ich sage, ich will nur noch solche Stühle. Also es setzt, und dann bin ich aber wieder im persönlichen Bereich. Deswegen sage ich, es setzt nicht das Werk herab, sondern im schlechtesten, besten Fall, wie auch immer man das jetzt hier sehen will, vom Ausgang her. Erhöht es meine Erwartungshaltung und ich bin dann nicht mehr mit dem eigentlichen Produkt zufrieden. Und das ist das, wie ich meine, mit welchem Mindset, mit welcher Erwartungshaltung gehe ich ran? Du bist genau wieder, also drehst du dich im Kreis, bist du genau wieder da, kommst aufs Gleiche raus. Gut, dann ersetzen wir mehr handwerkliche Arbeit durch mehr Qualität. Also nur Sollen wir nicht einfach um. von den Stühlen wegkommen? Wieso hast du es gegen Stühle? hat das gegen. Ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll. Es ist ein bisschen schwierig, Ja, es weil ist schon, ist ein gutes wenn du jetzt, Abstraktungsbeispiel. du kommst jetzt auf Handwerk, sagst jetzt auf die Qualität. Jetzt ist dann die Frage, jetzt kann man sagen, bei Stühlen kann man die Qualität ganz klar messen. Ich kann teures Holz nehmen, das so und so viel aushält und so viel kostet und ich kann billiges Holz nehmen, das sofort bricht. Aber nachdem wir ja festgestellt haben, dass Animes Kunst sind, wo ist da jetzt der Qualitätsunterschied, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie einfach nur die Optik der Animationsaufwand ist. Wenn du in die Story reingehst, wird schon wieder schwierig zu sagen, ah, da sind so viele, der ist qualitativ so viel höher, dass es signifikant mehr ist. Ah, du hast zum Beispiel, könntest du sagen, qualitativ hast du einen Soundtrack, der, keine Ahnung, 50 Titel umfasst, gegen einen, der zwei hat. Das ist schon ein qualitativer Unterschied. Ha, das sei ja, da habe ich einen qualitativen Unterschied zwischen 50 und 2, zwischen der Animation, zwischen der, die Sachen, die man, wo ich vorher meinte, die man auch leicht objektiver betrachten kann. Das ist das, was ich meinte, die Qualität der Arbeit, die dahinter steckt, die kann man messen. Aber das hat keinen direkten Einfluss, hat nur einen indirekten Einfluss auf den Spaß, den ich damit habe. Der ist nicht direkt. kein direkter Zusammenhang. Ich habe nicht mehr Spaß, Es gibt weil mehr Qualität drin steckt. Keine Gleichung von wegen mehr Musik gleich mehr Spaß, Ja, genau. Es sondern gibt keinen direkten Zusammenhang. Es ist nicht voneinander abhängig direkt. Es ist unabhängig in erster Linie. Es ist nicht direkt verbunden. Ja, unabhängig ist nicht. Es ist einfach nur nicht direkt. Es ist maximal ein indirekter Zusammenhang. okay, und Das jetzt meine nochmal ich. dein Beispiel mit den Stühlen aufnehmend. Jetzt habe ich ein Anime mit zwei Liedern als Soundtrack Echt und jetzt nehme ich den gleichen Anime und habe 50 Lieder. Natürlich kann ich mit den zwei Liedern Spaß haben, wenn ich den anderen nicht kenne. Aber sobald ich den anderen kenne und auch den Stuhl, der schöner aussieht, vielleicht, werde ich doch trotzdem vermutlich eher zu dem tendieren, was mir dann durch quasi etwas mehr Aufwand Qualität wertiger erscheint. wenn du wählen, jetzt bist du ja, du musst wählen, was von beiden ich habe, aber beides existiert ja, aber beides ist ja da, aber du musst ja nicht wählen, das ist ja, also du wählst jetzt, du vergleichst beide miteinander, aber das musst du ja gar nicht machen. Ich finde schwer, etwas zu beurteilen, indem ich es mit etwas vergleiche, was qualitativ höher ist. Da fehlt mir der Vergleich irgendwo so. Warum muss ich das jetzt zwingend vergleichen, um es bewerten zu können? Also ich kann es vergleichen, was schaue ich eher an, aber wo die Bewertung, wie gut hat mir das gefallen? Warum muss ich das denn mit dem anderen vergleichen? Ja, darum geht es ja bei Bewertungssystemen. Dass du Dass du irgendwas eben wertest. nicht, ja, dass du was wertest, aber dass du es eben nicht eindeutig miteinander vergleichen kannst. Dass die Wertung von A sagt nichts über die Wertung von B aus. Sie sagt, sind nicht direkt verbunden. Nur weil A gut ist, ist B nicht direkt auch gut. Ja, wobei nach deiner Prämisse hätten wir verschiedene Anime und ich habe verschiedene Stühle in meiner Wohnung. Jetzt ist die Frage, sitze ich lieber an meinem Küchentisch, auf dem Stuhl, auf meinem Schaukelsessel, auf dem Sofa, auf dem Bett, was auch immer. Und dann müsste ich überlegen, welcher Stuhl gefällt mir aus welchen Gründen besser. Und das ist ja eigentlich der Vergleich, wenn du an Anime guckst. Natürlich ist da unterschiedliches Handwerk drin und vielleicht sind die auch künstlerisch gestaltet. Aber es ist ja nicht so, dass es ein Anime gibt, der wie der andere ist, nur mit minimalen Unterschieden. Beziehungsweise sollte es so sein. Wahrscheinlich gibt es doch welche, die so sind, aber Ja, es gibt vielleicht ein paar Sachen, die umgeschnitten Ja, worden sind es gibt nicht beim viele, die Wählen. wo es gibt da, das ist das Problem, du hast nichts, wo du sagst, okay, ich kann es hier direkt vergleichen, das ist super, das ist so gut. Ja, da wir uns hier ein bisschen im Kreis drehen, da du den Punkt schon angesprochen hast, Vergleichbarkeit von Serien, inwiefern denn das überhaupt gegeben ist, weil, also es gibt ja immer so diese viele, die dann so meinen, ja, man kann eine Rom-Com nicht mit einem Action-Anime qualitativ vergleichen. So, und also was erstmal grundsätzlich Quatsch ist, weil man kann immer alles miteinander vergleichen. Inwiefern der Vergleich dann sinnvoll ist, eine andere Frage. Aber das wäre ja jetzt, also inwiefern ist es denn sinnvoll, sag ich mal, Rom-Coms mit Action-Anime zum Beispiel zu vergleichen? Gar nicht. Es kommt darauf an, was du vergleichst. Also, wenn ich meinen Unterhaltungswert vergleiche, geht vielleicht das. Also, ich habe mit dem einen Spaß gehabt, mit dem anderen nicht so viel Spaß. Das kann ich vergleichen. Oder vielleicht auch, Na stopp, stopp. Warum kannst du das vergleichen? weil ich es Weil du für jetzt mich Rom-Com nicht wichtiger magst oder weil. fand. Ja, aber magst du jetzt den Anime nicht oder bist du vielleicht im Rom-Com-Bereich nicht so zugetragen? Ja, das mag der Fall sein, warum ich dann zum Beispiel das eine über das andere werten würde, aber trotzdem kann ich für mich vergleichen, damit hatte ich mehr Spaß, damit hatte ich weniger Spaß. Abhängig davon kannst du ja auch Dinge vergleichen, die, sag ich mal, genreübergreifend sind. Zum Beispiel. Also, eine gute Action musst du ja auch sinnvoll inszenieren, genauso wie du gute Romance und gute Comedy sinnvoll inszenieren musst. So, also das ist ja ein Punkt, den du ja durchaus vergleichen kannst. Inszeniert der Anime entsprechend der Atmosphäre, die er erzeugen möchte, oder entsprechend der Botschaft, die er rüberbringen möchte, sinnvoll? Oder ist er zum Beispiel der Action total hektisch geschnitten, sodass du nichts erkennst? Ja, also ich denke, es gibt schon Ansprüche, die man an jeden Anime stellen kann, wie zum Beispiel eben, ja, wie ist es visuell dargestellt? Wie gut? Oder ist es visuell dargestellt? Oder auch, wie gut erreicht ein Anime sein persönliches Ziel? Das kann man schon, denke ich, gut vergleichen. Oder inwiefern ordnen sich bestimmte Aspekte anderen Aspekten unter? Zum Beispiel nehmen wir mal Comedy, inwiefern werden denn mit den Rom-Coms die Glaubwürdigkeit der Welt dem Comedy-Effekt untergeordnet? Inwiefern werden Gags forciert, welche auf eventuell total unnachvollziehbaren Handlungen der Figuren basieren? Und das ist jetzt zum Beispiel genauso etwas, wo du sagen kannst, in Action, inwiefern wird bestimmte Action forciert, die auf unnachvollziehbaren Handlungen der Figuren basieren. Das ist ja etwas, was du durchaus vergleichen kannst. Das ist ja nichts, wo du sagen kannst, nur weil das Genre anders ist, ist dieser Kritikpunkt anders. Ich kann es vergleichen, aber das ist das, was ich meine. Natürlich kann ich so einfach, man kann alles vergleichen. Wie weit macht der Vergleich Sinn? Und wenn ich auf die Ausgangsfrage zurückgehe, wie weit kann ich dann aus diesem Vergleich etwas für andere ableiten? Für sich selbst kann man immer was ableiten. Aber für mich war die Frage immer, wie weit kann ich aus diesem Vergleich einen Nutzen dafür ziehen, ob ich einen Anime empfehlen kann für Leute. Das ist für mich das Ziel von einem so verstehe ich ein Bewertungssystem wie Mal und Reviews. Sie haben das Ziel, mir eine Tendenz zu geben, was etwas für mich ist. Und da hilft mir das Vergleichen bei genreübergreifend halt, auch wenn es möglich ist, so gut wie gar nicht. Weil die Präferenz einfach dazu unterschiedlich sein kann. Ich glaube, das allgemeine Vergleichen von unterschiedlichen Genres ist dann schwierig. Aber wenn du vergleichst auf einer bestimmten Prämisse, wenn du zum Beispiel, wenn du unterschiedliche Anime vergleichst aufgrund der Prämisse, zum Beispiel Kreativität, zum Beispiel wie viel Neues erkennst du in einem Anime, das kannst du genreübergreifend vergleichen, ist inwiefern... Ja, das geht genreübergreifend, das stimmt, das sind Grenzfälle, aber... Naja, weil das ist Grenzfälle, das sind Einzelaspekte, die man dann halt herauspickt. Ja, genau, also du musst dann sehr, sehr spezielle Einzelaspekte haben, weil du kannst es eben nicht du kannst es nicht auf die Bandbreite geben. Die Bandbreite ist nicht direkt vergleichbar, finde ich. Ja, Ich muss dann sehr ins Detail gehen und dann ist die Frage, ist dann dieses eine Detail, wo dann Anime A so viel besser ist, ist es dann so viel besser als der dann tatsächlich so viel besser als Anime B? Ja, da stimme ich dir zu. Es ist halt einfach so, dass Sachen unterschiedlich auf unterschiedliche Weisen gut sein können oder unterschiedlichen Weisen funktionieren können. Also es gibt zum Beispiel Filme von Satoshi Kon, funktionieren wenig über die Handlung und viel über die Präsentation zum Beispiel. Und das ist, da musst du der Präsentation einen viel höheren Stellenwert geben als der Geschichte. Wie bewertet ihr und warum bewertet ihr so, wie ihr bewertet? Also ich kann ja mal anfangen, weil ich habe mich ja nach langer, langer Zeit dazu entschlossen, tatsächlich mal ein Bewertungssystem überhaupt zu nutzen mit Zahlen, weil ich mich dem aus den vorher genannten Gründen komplett verschlossen habe, weil welches immer Quatsch fand. Und dann habe ich mich dazu entschieden, halt keine lineare Bewertung zu nehmen, so von wegen 2 von 10 ist automatisch schlechter als 3 von 10, sondern dass ich das mehr so in Kategorien einordne, weil das für mich mehr Sinn ergibt. Also 10 von 10 habe ich nicht und dann habe ich halt 9 von 10 Lieblingsanime, 8 von 10 gute Umsetzung und gute Idee, 7 von 10 gute Idee, okay Umsetzung, 6 von 10 nicht besonders innovative Idee, gute Umsetzung, 5 von 10 alles, was relativ stumpf funktioniert, die Spaß machen, die lustig sind, so Comedy zum Beispiel, 4 von 10 Trash, was mir relativ wichtig ist, weil du Trash in einer normalen, linearen Bewertung nicht sinnvoll einordnen kannst. 3 von 10 Comedy, die ich nicht lustig fand. 2 von 10 Sachen, die größtenteils schlecht sind, aber ein paar gute Sachen hatten. Und 1 von 10 alles, was total scheiße ist. Und damit bin ich momentan relativ zufrieden, muss ich sagen. Weil es halt schon eine qualitative Unterscheidung ist untereinander. Aber es mehr, es sagt zumindest mehr aus, über meiner Meinung nach mehr über den Anime aus als die normale lineare Bewertung. Wobei es natürlich auch alles subjektiv ist. Natürlich. Columbo? Ja, also ich habe ein recht, ja, ich habe schon ein recht lineares Bewertungssystem, aber ja, ich habe mir darüber ehrlich gesagt nie so wirklich viele Gedanken gemacht, weil ja, weil einfach ich sehe nicht so, ja, ich nehme das einfach nicht so ernst, also nicht zu ernst auf jeden Fall Animes zu bewerten, da ich sie wirklich, also Zahlenwertung sehe ich wirklich nur als Mittel an, dass ich mir einen Überblick verschaffen kann, also dass ich meine, ja, das in gewisser Weise sortieren kann. So weiter und so fort. Ja. Soll ich weitermachen? Ja, mach du Ja, aber weiter. gerne. Okay, ich weiß nicht, mir hilft es auf jeden Fall schon mal irgendwie einen Überblick zu haben. Ich habe so viel Zeug, was ich mittlerweile gesehen habe. Und dann auch, keine Ahnung, aus so einer langen Zeit, dass ich teilweise auch jetzt schon extensiv angefangen habe, Sachen wiederzusehen, einfach nur um den Eindruck zu bestätigen oder zu erneuern. Das mal vorweg. Und ich weiß nicht, ich glaube, momentan sind die Zahlen für mich das, was ich rausholen kann. Vielleicht intellektuell, aber auch unterhaltungsmäßig. Also das Ergebnis ist nicht immer gleich, aber das ist das, was ich mir als Mehrwert, glaube ich, davon verspreche. Und je mehr ich mich mit etwas auseinandersetze nach meinem Bewertungssystem und je mehr ich davon verinnerlicht habe, desto besser ist dann auch die Bewertung. Das ist der Grund, warum ich nur einen Titel habe mit 10 von 10, weil ich einfach so viel interpretative Zeit in dieses Werk reingesteckt habe, dass es von keinem anderen erfüllt werden kann momentan. Und Und du, damit Impex, wie bewertest du? wert eigentlich kaum bis gar nicht, weil ich, wenn ich bewerte, ist meine Bewertung rein subjektiv und rein nach, wie viel Spaß hatte ich damit. Und damit ist, und mir tatsächlich total egal ist, wie gut die Qualität der Story, also in erstem ist mir egal, ob die gut war oder ob die schlecht war, wie die Animation, wie die Optik ist, sondern die Optik muss mir gefallen. Das sehe ich einfach, ob mir eine Optik gefällt oder nicht. Also ich kann zum Beispiel Monster wegen den Charakteren nicht anschauen, weil ich finde, die sehen alle total komisch aus, die Männer, diese komischen Riesenschränke. Ansonsten einfach nur rein Spaß, weil ich da nicht tief rein und interpretiere es dann sehr, sondern nur habe ich Spaß mit dem Anime gehabt und anhand daran kann ich dann vielleicht sagen, okay, ich hatte viel Spaß, ich hatte wenig Spaß, aber ich tue mich mit einer Zahlenwertung sehr schwer irgendwie zu sagen, weil ich finde es sehr schwer zu trennen. Viele Animes sind dann immer so sag ich mal, so eine solide 7 oder 8 von 10. Ich finde aber, dadurch, dass jeder Anime unterschiedlich ist, sollte jeder Anime auch eine komplett eigene Bewertung haben und die sollte eigentlich möglich sein, rauszulesen. Also ich sollte eine 7 von 10 und eine 7 von 10 müssen entweder exakt ident sein, was sie für mich nicht sein können, sonst müssten sie aber eigentlich unterschiedlich sein. Das heißt, einer muss eigentlich höher sein als der andere, weil ich ja mit dem einen mehr Spaß hatte. Und da tue ich mich schwer, dann so viel Zwischenstufen zu finden. Werte Ich ich finde dann es sowieso entsprechend. schwierig zu sagen, ich bewerte anhand von Spaß, weil ich, das ist sowas, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich persönlich, ich habe da überhaupt Was rein gar keine, ja, Subjektives. aber eben, ich meine, wie sagst du denn jetzt, ich hatte eine 5 von 10 Spaß oder eine 7 von 10? Das zum Beispiel erschließt sich mir überhaupt nicht, inwiefern man das schafft, irgendwie zu differenzieren. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wie spannend fand ich die Story, wie sehr mochte ich die Charaktere, wie gut, was bei mir einen ganz großen Einfluss auf ein Anime hat, auf die Gesamtwertung immer hat, ist, wie gut fand ich das Ende des Animes, wenn er ein abgeschlossenes Ende hat. Also für mich steht und fällt ein Anime sehr stark mit dem Ende, wenn man ein scheiß Ende macht, dann kann der vorher noch so gut sein, dann hasse ich diesen Anime, aber für mich muss er. Weil er muss schön abgeschlossen sein. Charlotte ist da ein ganz gutes Beispiel, was vor ein paar Jahren lief. Das war am Ende so ein Clusterfuck, dass man es nicht mehr gucken konnte. Wo ich sage, ich würde niemanden raten, Charlotte anzuschauen. Charlotte. Oder Charlotte oder wie auch immer der Anime heißt. Nee, passt schon, ist schon Egal. lustig. Und Ja, es ist schwierig zu sagen, das ist eine solide 5 von 10 oder es ist eine, zum Beispiel eine 5 von 10 und eine 7 von 10, um mal so zu sagen, wäre zum Beispiel Unterscheidung. Bei einer 5 von 10 gibt es mindestens einen Charakter, der eine wichtigere, tragende Rolle spielt. Der muss nicht der Hauptcharakter sein, aber irgendein wichtiger Nebencharakter, den ich nicht mag, den ich irgendwie nicht ab kann. Den kann ich gar nicht ab. Deswegen wird der nicht geguckt. Das ist und eine 7 von 10, da gibt's das nicht. Da mag ich vielleicht dann nur irgendeinen Nebencharakter, der aber nicht ganz so wichtig ist oder der vielleicht später irgendwie noch besser wird. Gibt es dann nur so einen. So zum Beispiel, so ist dann das sein, mein Spaß für mich ist zum Beispiel, ich merke auch immer, wie gut mir ein Anime gefällt, merke ich da ich sehr viel Seasonal watche. Ich schaue weniger Anime-Serien nach, weil das binge-watche ich meistens. Und ich finde, binge-watchen und Seasonal-watchen oder wöchentlich watchen sind einfach zwei ganz andere Arten, weil man ein Anime ganz anders wahrnimmt durch diese Zwangspausen, die man hat. Dadurch wirken, wie nennt man das am Ende? Cliffhanger. Cliff, danke. Dadurch wirken Cliffhanger ganz anders. Dadurch ist der Eindruck der Cliffhanger ganz anders und beeinflussen viel stärker die Wertung. Also. Ja, absolut. Ich finde nicht nur die Cliffhanger, sondern auch so das, was zum Beispiel mit One Piece sehr, sehr populär geworden ist Füller. mittlerweile. Nee, dann hätte ich Naruto gesagt. Nein, dieses ganze Theorienspinnen, so, was denn als nächstes passiert, so. Was wirklich fast nach jeder Folge oder nach jedem neuen Ja, genau, Manga-Kapitel so. Was kommen passiert jetzt? zig Leute, die sagen, ah, das wird könnte jetzt in den nächsten 10 Folgen passieren, oder Game of Thrones ist ja genau dasselbe. Also relativ populären, langlaufenden Serien ist das ziemlich stark verbreitet, dass dann immer so nach jeder Folge fangen die Leute dann an, immer irgendwelche spannenden Theorien sich auszudenken, wovon viele ziemliche Bullshit sind und nie eintreffen. Aber ich finde, gerade zum Beispiel, ich glaube, gerade bei One Piece ist es so, dass viele Leute auch da ihre Unterhaltung rausziehen, so dass sie Genau. viel über das nachdenken. Und das fällt bei Binge-Watching halt komplett weg. Genau, das hast du bei Binge-Watching nicht. Und ich bin zum Beispiel, mich interessiert das auch nicht so direkt. Also ich mache mir da keine so, ich, so, wenn so ein Cliffhanger kommt und ich muss eine Woche warten, das so, oh, das hat er schon gut gemacht mit dem Cliffhanger, jetzt möchte ich definitiv weiterschauen. Das hat so der Anime, das hat er gut gemacht. Beim Binge-Watchen fällt dieser Aspekt raus, aber ich denke nicht stärker drüber nach. Ich denke da nicht drüber nach, so was könnte, sondern ich bin damit, ich will mich überraschen lassen. Ich will das gar nicht vorher wissen, weil das, keine Ahnung, ich gehe davon weg, mir irgendeine Form von Erwartungshaltung einfach aufzubauen, weil dann ist es viel leichter, mit solchen Sachen Spaß zu haben, wenn ich da nicht irgendwie großartig was erwarte davon. Das klingt blöd, aber je tiefer deine Erwartung ist, desto schwerer wird es werden, dich zu enttäuschen. Ja, also ich wollte noch Und mal was sagen zum Thema Spaß in Bewertungen einziehen. Und zwar, ich denke schon, dass man das machen kann. Und zwar, man kann zum Beispiel ja auch kritisch betrachten, wie erzeugt der Anime Spaß oder eben auch Langeweile. Bei Langeweile lässt sich zum Beispiel gut erklären, zum Beispiel, ich fand ein Anime langweilig, weil er, keine Ahnung, zu viel stumpfes Infodumping hatte oder so. Das kann oder man, sich zu oft wiederholt. ja, das auch. Also ich denke, Unterhaltungswert, also spielt bei mir schon eine Rolle. Ja, Ja. um Ja, beim Binge-Watching weiterzumachen, oder willst du also was ich zum. bin zum Beispiel, wenn ich Bewertungen abgehe, ich bin davon abgegangen, wirkliche Bewertungen zu sagen, ich kann dir den Anime empfehlen, weil der ist so und so gut, sondern ich gehe dazu über zu sagen, ich kann dir, ich kann dir empfehlen, dass wenn du in dem Genre die Interessen hast, wenn dich das interessiert, dann ist der Anime wahrscheinlich was für dich. Also ich kann relativ gut feststellen, wovon muss man ein Fan sein und was muss man abkönnen, um mit dem Anime Spaß zu haben, sag ich mal. Also zum Beispiel bei, einfaches Beispiel, bei Soma zum Beispiel, muss definitiv darfst kein Problem haben mit diesem Edgy-Anteil. Weil wenn du mit dem ein Problem hast, wirst du damit nicht Spaß haben. Das ist wie mit ReZero. Wenn du den Hauptcharakter nicht magst, wirst du ReZero nicht viel Spaß haben, weil der ist Dreh- und Angelpunkt der Geschichte durch seine Dinger. Das sind so Sachen, daran kann ich ganz gut festmachen. Wenn du aber darüber hinwegkommst und Beispiel auf Zeitreisen stehst, auf so Zeitschleifengeschichten, da wirst du mit ReZero viel Spaß haben. Wenn du Shonen nicht abgeneigt bist, könnte so mal was für dich sein. So bewerte ich lieber. Ich bewerte lieber so ein, dann könnte ich. Ich finde, es ist immer echt schwierig, irgendwas anderes zu sagen. Das ist so meine Art, wie ich am liebsten Ja, also, werte, sage ich jetzt mal. was für mich ja grundsätzlich am wichtigsten ist, wenn ich bewerte, also ich betrachte da ja immer gerne erstmal den Inhalt und wie der Inhalt präsentiert wird und dann eben, wie spielen Inhalt und Präsentation, also wie groß ist die Wirkung, die durch dieses Zusammenspiel entsteht. Und das, ja, ist da für mich eine ganz wichtige Sache. Jo, um dann wieder auf Binge-Watching zurückzukommen. Also ich bin ja jemand, der Seasonals fast gar nicht schaut, eben weil ich nicht auf eine Folge warten möchte. Für mich funktioniert eine Serie halt eigentlich fast immer nur als Ganzes. Für mich muss die als Ganzes funktionieren. Für mich muss die eine Einheit sein. Und das unterteilt ist in einzelne Episoden, das ist mehr geschuldet, wie es vermarktet wird und nicht zwingend für mich Teil irgendwie des Produkts, sondern für mich ist das Produkt das, was am Ende am Stück rauskommen würde, würde man Intro und Outro und alles wegschneiden, sondern nur die reine Geschichte von vorne bis hinten durchlaufen lassen. So, das ist für mich entscheidend. Und es gibt halt Serien, denen das zum Beispiel gut tut. Also zum Beispiel, also wirklich, ich weiß es. Verwende das Beispiel sehr oft, aber Shinsekai Yori zum Beispiel hat keine Cliffhanger in der Art, dass du denkst dann am Ende, wow, was für ein Twist, sondern dass das geht halt sehr flüssig ineinander über die einzelnen Episoden und wenn Ich würde man. sogar so weit gehen, um zu sagen, Shinsekai Yori ist nicht geeignet für Seasonal Watching. Weil Ja. die Abstände zwischen den Episoden dürfen nicht lang sein, weil du sonst einfach Zusammenhänge vergisst, die wichtig sind. Ja. Es gibt gerade diese Zeitsprünge, übersieht Ich man würde, sonst sehr gerne in Shinsekai ich finde Yori. sogar, dass Shinsekai Yori sich eigentlich mehr wie drei große Filme anfühlt und weniger wie eine Serie, weil die in sich die einzelnen Abschnitte sehr geschlossen sind, sehr vom Pacing, von der Struktur und allem. Und ich finde, da ist halt Binge-Watching deutlich angenehmer als pro Tag eine Folge oder so, was zum Beispiel bei weiß ich, Jojo oder auch Mushishi zum Beispiel anders sein mag, wo die Leute dann denken, wo das vielleicht einfach oder einfach mehr langfristige, sag ich mal, Unterhaltung rauszieht. Das ist ja auch so ein Punkt. Ich sag mal, Binge-Watching ist ja mehr so, ich habe meine 5 Stunden Spaß und wenn ich etwas langfristiger gucke, so als ich wie jeden Tag eine Folge, dann zieh ich mir meine Unterhaltung auf die einzelnen Tage auf oder so und freue mich dann schon, ah, morgen schaue ich wieder eine Episode Jojo oder sowas. Ja, also ich schaue eigentlich keine Seasonal Animes, bis auf wenige Ausnahmen, einfach aus dem Grund, dass mich die wenigsten interessieren und ich einfach andere Sachen, die ich noch nachzuholen habe, schaue. Aber ich habe grundsätzlich Schwierigkeiten mit Binge-Watching, weil aus irgendeinem Grund ist es so, ich kann mir nicht zu viel auf einmal ansehen. Keine Ahnung, ich schaue mir vielleicht so 3 oder 4 Folgen an und denke mir dann, ja, reicht. Außer es ist halt wirklich etwas, was wirklich in sich geschlossen ist und wo es sich mehr lohnt, das dann am Stück zu schauen. Wie schaust du denn Piktemoni? Ja, zum Ersten bin ich jetzt gerade irgendwie mehr verwirrt über unsere Bewertungsdiskussion, als ich davor war. Aber gut gemacht. Aber ja, um auf die Antwort zu gehen, ich glaube, ich schaue beides und ich finde, und es gibt natürlich schon Strukturen in Animes, die in der einen Form und in der anderen besser funktionieren. Weiß nicht, zum Beispiel Baccano oder Durarara, wenn man die seasonal sieht und dann immer eine Woche Pause dazwischen hat, ist, glaube ich, deutlich schwieriger zu folgen, als wenn du sie am Stück guckst, einfach weil die Geschichte so verschwoben und verwoben in Oh sich ja. ist. Und andere Sachen wie eben so witzige, lustige Sachen kann man sich dann eher einmal die Woche angucken. Zum Beispiel hätte ich Berserk auch nicht geschafft, am Stück oder oder ich hätte es nicht geschafft, ihn am Stück anzuschauen. Aber einmal die Woche 20 Minuten ging. Also jetzt die Die 2016. neue. Ich dachte schon. Aber das ist natürlich irgendwie sowas. Ich glaube, man muss ein bisschen variabler sein. Aber ja, ich weiß nicht, zum Beispiel bei Fleck, den hattest du ja auch neulich gesehen, dass ich weiß auch nicht, ob es da besser gewesen wäre, den mit Abständen zu sehen. Ich habe ihn Weil. gebingewatcht und ich glaube ja. Ich glaube definitiv ja. Also, er ist halt einfach, es passiert halt, ich glaube, bis zur sechsten oder siebten Folge passiert halt quasi nichts, so rein von der Geschichte her. Du stehst halt quasi die ganze Zeit in der Welt rum, mehr oder Ja. weniger. Aber ich habe ja auch dazu eine Review gemacht, könnt ihr euch auch anschauen. Werbung, Werbung, Werbung. Ja, aber Und da hat man ich zum Beispiel, ja genau, deswegen wollte ich das, mit dem Film, den du meines Wissens noch nicht gesehen hast, hat man dann einfach Teile rausgestrichen, die so die Personencharakterisierung irgendwo ein bisschen nachvollziehbar gemacht hatten und hat nur die Ereignisse. Aber die Ereignisse waren eigentlich das, was in dem Film am lang oder in der Serie am langweiligsten war. Dementsprechend ist der Film auch viel schlechter als die Serie. Aber da kannst du es dann am Stück gucken. Aber das ist halt immer irgendwie, was ich sagen will, es gibt solche und solche Formate und man muss halt einfach gucken, welche Serie einen wie anspricht. ja, gut. Was ich vielleicht anmerken möchte noch so, woran man zum Beispiel, woran ich für mich noch gut merke, ob man Spaß an einem Anime hat oder nicht, ist diese, und das tritt nur beim Seasonal Watching auf, und das finde ich, macht für mich auch ein bisschen einen Teil von dem Spaß aus, ist Freude auf die neue Folge von einem Anime. Also wie sehr fieber ich dem entgegen? Schaue ich den, sobald er da ist oder zu speziellen Zeiten und freue mich da tierisch drauf, und das ist halt so, okay, der ist da, ja komm, die 20 Minuten gebe ich mir. Das finde ich, merkt man auch bei, merkt man da doch sehr gut. Ja, du Macht hast mir auch so ein Spaß. Ritual irgendwie. Zum Beispiel Genau. gerade, wenn du jetzt JoJo anguckst, ein ganzes Jahr lang kannst du eigentlich jede Woche eine Folge sehen. Das macht schon eine Routine auch. Inwiefern spielt eigentlich bei euch mit rein, dass man sich dann nach einer Folge mit anderen austauscht, weil das, also ich weiß es halt nicht, weil ich das ja nicht praktiziere, aber du bist ja zum Beispiel im Anime-Thread immer sehr aktiv, unterwegs. Es ist G, es ist so halb, es ist nichts, was ich zwingend, dringend machen muss. Das hängt von Anime zu Anime. Es gibt Animes, wo ich mich sehr gerne drüber austausche. Das ist, wenn, weiß ich nicht, wenn gewisse Sachen, also dann auch wirklich nur bei Animes, die mich tierisch interessieren, so wie ReZero zum Beispiel, dann habe ich sehr gerne geguckt und da hat es auch in einem gewissen Teil Spaß gemacht, so ein bisschen drüber nachzudenken, was macht das da? Da war es tatsächlich ein Teil davon und auch mal raus. Oder einfach mal abzukotzen, wie scheiße ich gewisse Sachen einfach fand. So, das war wichtig. Aber es gibt auch viele Animes, wo mir das eigentlich vollkommen egal ist. Ja, also die Wo ich Frage das nicht war, brauche. Ich mach's sonst auch nicht. jetzt inwiefern, dass man sich über Sachen austauscht, dass das in der Bewertung mitspielt oder wie? Ja, also vor allem bei Seasonals, ja. Also. Naja, also jetzt mal angenommen, ich schreibe etwas über irgendeinen Anime, da kann ich während des Schreibens noch mal besser drüber nachdenken, wie ich es tatsächlich fand. Aber ansonsten, ja, würde ich einen Anime jetzt nicht besser oder schlechter bewerten, nur weil ich lieber oder weniger lieber über ihn rede oder so. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, es kann einen beeinflussen und wenn es einen beeinflusst, dann hängt es davon ab, wie über den Anime diskutiert wird. Das ist zum Beispiel, ich weiß nicht, wer das hier kennt, ich war eine Zeit lang im Anipodium angemeldet und da auch sehr aktiv und ich muss merken, dass je länger ich dort war, desto weniger Spaß habe ich beim Schauen von Animes gehabt. Egal wie gut die waren oder mir sonst gefallen haben, ich habe da einfach keinen Spaß mehr dran gehabt. Weil der wurde einem da verdorben. Da wurde immer über alles Mögliche abgehatet, sage ich jetzt mal. Und das hat dann mir zum Beispiel den Spaß weggenommen. Deswegen mache ich das auch nicht mehr. Deswegen vermeide ich diese bei jedem Anime diese tieferen Diskussionen, weil das für mich tatsächlich sehr negativ auf den Spaß Ja, wirkt. ich denke, so Faktoren wie das, also was meintest du jetzt, dass jemand etwas über ein Anime sagt und dass das dann deinen Spaß beeinträchtigt hat, oder wie? Ja, weil wenn du wenn du ein Anime liest, über den du zum Beispiel gerne siehst und alles, was du in einem Forum siehst, ist einfach nur Hate gegen diesen Anime, über was denn da nicht falsch läuft und was da nicht falsch gemacht wurde, dann, ja, Ja, dass das dann dann kann deinen das, Spaß negativ beeinträchtigt. meinen Spaß beeinträchtigt das definitiv negativ. Das kann Ja, ich ziemlich finde weg. aber, Aussagen von anderen sollten bei der eigenen Bewertung eigentlich nicht wirklich mitspielen, weil, naja, also, Ich würde das sogar hat so nicht weit mit dem gehen, Produkt zu tun. ich würde ja sogar so weit gehen, dass es, Nein, aber. wenn dir etwas, sag ich mal, kaputt reden kann, ist es denn dann überhaupt noch wirklich gut? Weil, Nein, also. jetzt geht es aber wieder davon aus, dass ich etwas sage, das etwas gut ist, sondern ich sage nur, es gibt dieses Etwas und man kann es kaputt reden. Das Ach ist so, relativ naja, mein das Punkt. ist halt, finde ich, ein bisschen schwierig, weil, also, ich zum Beispiel. Also gerade solche, viele meiner Lieblingsanime, also Shinsekai Yoru oder Kimono no Soja, die haben Kritikpunkte und ich mag es, mich mit anderen über eben diese Kritikpunkte zu unterhalten und zu diskutieren. So zum Beispiel, dass die Figuren halt in Shinsekai Yori ziemlich schlecht sind und dann halt vielleicht herauszufinden, warum sind sie denn so schlecht, so, weil halt alles aus einer Perspektive erzählt wird. Ich glaube, der Unterschied Aber ist gerade, dass du von einer normalen Diskussion redest und ich von normalen dummen Haten rede. Das fernab von Gut und Böse. Also ich rede hier nicht von einer normalen, zivilisierten Diskussion. Das mache ich auch gerne. Das solltest du eigentlich wissen. Ja. Aber ich meine mehr tatsächlich, also, meine, aber an die Podium, da war einfach so viel Hate, einfach gegen die Animes. Und zwar, egal welchen, es wurde immer irgendwas von irgendwem gehatet, dass das doch so scheiße sei. Und nicht, das wurde nicht normal diskutiert, sondern es gab nur, wie scheiße das ist und wie schlecht das ist und wo das denn nicht überall besser ist, so ungefähr. Also, es gab da, das war keine Diskussion wie bei den Anime sonst, sondern es war nur ein reines, es war wirklich nur ein stärkeres Haten. Ja gut, dann sind wir Das vielleicht ist was auch, anderes. also Das ist ich das, was ich persönlich würde meine. da halt einfach, da gibt's bei meinen Lieblingsanime auch ein paar so Fälle, aber da würde ich halt einfach sagen, pff, mir doch scheißegal. So, also das ich meine, da bin ich wahrscheinlich nicht so wie die meisten anderen, dass ich das halt relativ gut ausblenden kann mittlerweile, sowas. Aber ist dann natürlich verständlich, wenn dann jemand die ganze Zeit. Also ja, ich bin da auch einfach beeinflussbar und also, gebe ich zu, da bin ich gewissermaßen beeinflussbar und achte da schon drauf und es werden ja, und ich bin halt auch jemand, der übersieht ganz gerne. Und weil man diese Sachen einfach übersieht, hat man mehr, kann man einfach mehr Spaß haben, weil halt dann nicht da. Ich weiß gerade nicht, wie ich es anders sagen soll. Dann nicht alles so ernst sehen. Das ist genau das Problem, aber dann wird man forciert drauf gelenkt und das kann einem dann tatsächlich durchaus den Spaß nehmen, wenn man dann nur alles Schlechte liest. Dass der alles falsch macht und was eigentlich alles Probleme sind, ohne aber die guten Sachen und die Gegenpunkte irgendwie zu berücksichtigen. Da bin ich einfach auch, aber auch sehr beeinflussbar, gebe ich auch zu. Ja, ich halte es eigentlich nicht für gut, da beeinflussbar zu sein, aber na gut, okay. Na, ich sage auch nicht, dass es gut ist. Ja, na Ich mich ja gut. falsch finde, ich sage nur, dass ich es bin. Ich finde das selber sehr Ja, anstrengend. ich denke, ja, sowas sollte man versuchen, ja, Vermeiden. abzuschalten, zu vermeiden, genau. Aber gut. Ja, muss man auch, stimmt. Wenn möglich, sollte man sowas einfach abschalten, vermeiden, weil es einfach besser ist, wenn man. Ja. Deswegen bin ich da nicht mehr, weil ich einfach merke, dass es für mich. Ich habe mehr Spaß an dem Ganzen, wenn ich es einfach anders, wenn ich eine andere Herangehensweise habe oder. Ja gut, ich denke aber auch, da spielt eine große Rolle, wie sicher man sich ist, wieso man eine Meinung vertritt, weil ja, ich denke, wenn man sich wirklich über den Grund und Boden seiner eigenen Meinung bewusst ist, ja, da dass man sich da, dass man da auch die Fähigkeit hat, sich weniger von Aussagen anderer beeinflussen zu lassen. Ja, das kann gut sein. Ich glaube, ich habe eine Aber ganz andere Erfahrung gemacht wie Georg, warum? weil ich viel zum Beispiel bei Crunchyroll sehe und dann hast du immer die Kommentare unten, ne? Und meistens stimmt meine Erwartung. Haltung zu dem, was gerade passiert ist, nicht mit den Kommentaren unten überein. Also nicht im negativen Sinne, sondern dass ich eher negativ gestimmt bin als die Kommentare. Und ich, wenn ich dann irgendwie einen Kommentar lese, oh, der ist wieder so süß gewesen oder was weiß ich, das für mich eher dann so der Dämpfer ist, dass ich denke, warum muss man über sowas so sprechen? Aber ja, ich glaube, der ganze Punkt von meinem YouTube-Kanal ist ja auch, dass ich irgendwie versuche, mehr Kontext, der im Anime ist, zu zeigen und nicht, dass man auf Fehler hinweist. Weil ich meine, Fehler zu zeigen und zu benennen ist eigentlich immer relativ leicht. Zumal wir ja sowieso alle ein sehr eingeschränktes Verständnis haben, dadurch, dass wir einfach keinen japanisch-kulturellen Hintergrund haben. Zumindest kein natürlichen. Ich weiß nicht, wie viel ihr da im Japanologiestudium lernt, aber ist trotzdem ja, einfach ein anderer es, Blick. Es hält sich in Grenzen, sage ich mal so. Also du lernst schon was kennen, aber wirklich, wirklich japanisch Hintergrund kannst du das nicht nennen. Das ist wie Englischunterricht. Also das ist ungefähr so, als würdest du sagen, du hättest jetzt aufgrund von deinem Schulenglisch, wie viele Jahre auch immer, du kennst wirklich den kulturellen Hintergrund von England oder Amerika, ist ähnlich vergleichbar. Ja, und das ist halt irgendwie, finde ich, das, was schwierig ist, weil meistens ist viel mehr in den Werken, auch wenn es dann nicht unbedingt die besten Werke sind, aber natürlich je qualitativ viel mehr Arbeit reingesteckt wurde, desto mehr kann man wahrscheinlich auch rausholen. Aber ich finde es irgendwie schade, dass meistens halt dann über solche Dinge irgendwie hinweggehuscht wird und dann eher offensichtlich irgendwas kritisiert wird und da waren keine Fehler, aber ich weiß nicht, es macht schon, finde ich, mehr Spaß, wenn man dann auch versucht, nochmal für sich was rauszuholen. Ja, wir sind jetzt auch schon wieder fast an den 2 Stunden angelangt, so 1,5 Stunden ungefähr haben wir jetzt schon wieder ich denke, gelabert. Ich glaube, es ist nur etwas über eine Stunde, weil ich denke, 20.30 Uhr haben wir, glaube ich, angefangen, oder? Ich weiß es nicht mehr so genau, aber wir sind auf jeden Fall lang genug am Quasseln gewesen, es sei denn, jemand von euch möchte noch etwas sagen. Etwas ganz Wichtiges, Schlaues. Nehmt keine Drogen. Oder auch weniger Schlaues. Was soll das denn jetzt heißen? Warum ist das denn weniger schlau? Ja, wir sollten uns mal über deine Einstellung zu Drogen unterhalten, mein junger Mann. Freiheit für alle Drogen. Du bist doch. Kaffee ist auch eine Droge. Und insofern hat. Ziemlich hat, eklig. Ja, und Georg hat insofern. Ich trinke keinen Kaffee. Kaffee ist schlecht. Kaffee ist böse. Und werft euch nicht der Kaffeeslaverei. So. Kaffee schmeckt einfach nur wie abgestandenes Wasser. ja. Ich glaube. ja, ist das so? Ja, ich trinke auch keinen Kaffee. Ich finde es. Also, wenn dann überhaupt nur schwarz, aber. Ich mach's auch nicht. Weil schmeckt ja, schmeckt Milch und Zucker, schmeckt's noch perverser. Naja, kennt ihr einen guten Anime mit Kaffee-Hintergrund? Sicher einen. Ja, bestimmt einen, aber dann zeigt das, wir sind absolut am Thema jetzt Schreibt vorbei. In die Kommentare, mir fällt nämlich auch keiner ein. Schreibt in die Kommentare. Warte. Was ist das hier? Watashi no Coffee Samurai. Das klingt doch super. Tada! Ja. The story is set present day. Seoul involves a college student named Hemi who falls in love with a coffee vending machine named Jin. Klingt ist eigentlich ein Samurai von der Sengoku-Periode. Es klingt nach einer 10 von 10. Und möchte mit einer. Und. Das ist ein Samurai und der ist wiedergeboren worden, weil er mit einem unzerstörbaren Metallkörper. Der geboren werden wollte, weil er Assassinen zum Opfer gefallen ist. Hat auf Mal eine 6,25 von 594 Usern. Ja, dann kann es ja nicht so schlecht sein, ist ja immer noch über Durchschnitt. Ja, wobei, das ist auch eine Frage, bei Mal die Durchschnittswertung, sowohl Punkte wie auch mit in Kombination der Schrift. Also dem, was als Angabe gegeben wird, stimmt ja nicht wirklich überein, weil du hast 5 als neutral oder average und hast aber 6 Plusstufen und 4 Minusstufen. Dementsprechend ist eigentlich das einzige System, wie man es brauchen könnte, so wie du es machst, dass man halt die Zehnte weglässt. Ja, aber es ist sowieso, also ich weiß, ich bin da vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich kann niemanden auf mal ernst nehmen, der eine höhere Durchschnittsbewertung hat als 6,0. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann das einfach nicht. Ich finde es einfach, weil der Durchschnitt ist halt 5. So, und wenn ich dann Leute sehe, die halt dann so sagen, ja, das ist ein, ja, war ein ganz okayer Anime, so relativ Durchschnitt gebe ich eine 7 von 10 oder so. Ja gut, also der Punkt ist ja auch, ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand nur ganz wenige Neuner oder Zehner hat, da ja, hab ich auch oft unterbewusst die Einstellung, oh, das ist dann aber bestimmt, ja, wie soll ich sagen, nehme ich halt unterbewusst dann ernster als jemand, der nur mit 10 von 10 bewertet oder so. Danke, Columbo. Ja, stimmt. Ja, ist halt einfach, das ist halt auch so ein Problem an Zahlenbewertung, dass halt einfach der Durchschnitt kaputt ist, sage ich mal so. Das finde ich auch, das ist halt so das größte Problem, dass dann Leute dann nicht raffen, dass 5 von Das 10 noch nicht mal schlecht heißt, sondern das ist ja, einfach aber das Durchschnitt. heißt, das ist genau das Problem, dass eigentlich eine 7 von 10 ist eigentlich Durchschnitt, das ist, der war okay. Eine 5 von 10 ist eigentlich, der ist schon fast nicht mehr guckbar. Das Weil kommt drauf an, Leute, bei wem du das, guckst. Weißt ja, du, bei wem du bei guckst, aber mir ich zum sage jetzt mal Beispiel, beim die 4 von Durchschnitt. 10er sind auch noch guckbar bei mir. Aber bei mir ist Ja, dann aber 5 von 10 ist Durchschnitt. Wenn er was falsch macht, kann er runtersinken. bei mir Aber ist, würde ich sogar sagen, dass alles, was über der, ne, eigentlich 3 von 10 oder höher, würde ich jetzt nicht mal als, würde ich sogar noch mal grundsätzlich empfehlen, weil es jetzt halt Comedy, die ich nicht lustig fand, vielleicht gefällt es ja jemand anderen. Ich würde, also selbst bei der 2 von 10 gibt es Sachen, als zum Beispiel Monster habe ich mit einer 2 von 10 bewertet, aber das ist etwas, was ich ja grundsätzlich Leuten empfehlen würde, aus bestimmten Gründen. Aber ich kenne, also wenn ich mir so manchmal so die Profile angucke von manchen Leuten auf Mal, es ist schon ein bisschen gruselig, wenn ich dann sehe, dass dann halt jemand irgendwie ja, so keine 20 Ahnung. mal, 20 mal eine 10 von 10 gibt und dann dreimal eine 7 von 10 und dann dreimal eine 3 von 10. Ich glaube, ich habe mal so einen Typen gesehen, der hatte vielleicht so 140 Einträge und 120 davon mit einer 10. Tja, dann hat er wahrscheinlich Glück und hat 120 Mal den Super-Anime, den besten Anime überhaupt gesehen. Naja, aber das ist halt dann Ja. die Frage, was bewertet er? Ist wahrscheinlich sein Vergnügen beim Sehen. Und wenn es ihm so viel Spaß gemacht hat, Ja. okay. Aber das ist halt das Problem. Es gibt gar keine Standards, nach denen du bewertest. Und deswegen brauchst du irgendwo eine Review, die Kontext schafft. Ja, also es Ja. wirkt schon halt schon seltsam, wenn er dann alle Serien so überragend findet. Also, ich weiß nicht. Ja, oder halt einfach, ja gut, also ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand mit einem niedrigeren Mean Score automatisch streng ist, aber ich denke, wenn jemand wirklich streng ist, dann auch mal etwas als wirklich gut empfindet, dann ist das eben, ich sag mal, stärker als jemand, der wirklich alles gut findet und dann mal, ja, was empfiehlt. Ich finde es vor allem schwächt es ja eigentlich die höheren Bewertungen, wenn man so davon ausgeht, dass eine 7 von 10 Durchschnitt ist. Ja, Ja, das ist genau das Problem, aber das ist, wenn du eben auf Animes, wenn du auf so Seiten gehst, wie Mal und Ding, die Allgemeinheit bewertet einfach so, da muss man sich nur mal in Foren ein bisschen umschauen. Das ist einfach die Bewertung der meisten. ich glaube, es gibt irgendwie so eine Seite, die heißt irgendwas mit Graph, Anime Graph oder so, keine Ahnung, und irgendwo steht da der Durchschnitt aller Mean Scores, die es von den verschiedenen Leuten gibt. Und ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, liegt der bei ungefähr 7. Also das ist schon ziemlich hoch. Also. Also für all die schlechten Animes, die es einfach gibt, die einfach definitiv keine 7 sind, sondern irgendwas anderes. Ja. Ja, ist halt, also einerseits natürlich die Frage, wie viel von den schlechten Serien dann überhaupt geguckt werden, aber Ich meine, ich finde es behaupte dann immer einfach mal selbst. mehr genügend, als dass es nicht so sein dürfte. also Ja, was ich also jetzt meinte, war nicht alle Serien genommen und daraus der durchschnittliche Score, sondern alle User ach so, genommen ach so, und ja. die eben diese Mean Scores, also jeder User hat ja bekanntlich einen Mean Score und von diesen Mean Scores werden alle genommen und ein Durchschnitt wird daraus eben errechnet und es liegt eben bei ungefähr 7. Ja, dann ist dieser Mean Score von 7 gar nicht mal so mean. Hat jetzt mean wie böse? Gemein. Ich habe schon verstanden, aber ich wollte eigentlich nichts dazu sagen. Okay. Na gut, ja. Waren das wieder schlechte Lastigwitze? Ja. Ja, es ist spät. Okay, sorry. Was kann man? Ist es kurz vor 10? Es ist spät. What the fuck, man? Ja, mein Gehirn passt sich halt der Uhrzeit an. So. Und jetzt wird es halt langsam dunkel, also verdunkelt sich auch mein Gedankenprozess. Merk's. Also bei Anime liegt er bei 6,9. Ja, gut. Ja, ist immer noch hoch genug, sag ich mal. Wie gesagt, alles über 6 kann ich irgendwie nicht mehr ernst nehmen. Also ich finde daran auch immer seltsam, dass dann die Leute sagen oder so die Argumentation anbringen, dass sie ja die wirklich schlechten Sachen noch gar nicht gesehen haben. So, ich meine, das kann natürlich sein. Und also ich habe auch mehr Schlechtes gesehen, glaube ich, als gut. Naja, wobei, das bringt mich sehr. Ja, also da kommt es aber auch drauf an, wie viel hat man gesehen. Also wenn hier jemand nur 20 Animes gesehen hat, da kann es schon sein, dass jemand noch nicht groß Erfahrung in allen verschiedenen Qualitätsbereichen hat. Also, ja. Ja, aber wenn es dann so an die 200 geht. Also, ja, dann sollte sich da schon was bilden. Ja. Also ich weiß nicht so, ob ich 200 Anime sagen kann, die überdurchschnittlich sind oder die weit überdurchschnittlich sind. Also 200 Anime, die 7 von 10 oder höher verdient hätten. Weiß ich nicht so wirklich. Also, fände ich dann schon fragwürdig. Also, wie gesagt, es mich stört ja eigentlich mehr, dass sie dann immer sagen, ja, die wirklich schlechten Sachen haben wir noch nicht gesehen, so. Master of Destruction wird ja immer genannt als der schlechteste. Ich habe ihn jetzt selber noch nicht gesehen, aber der gilt ja als der schlimmste überhaupt. Ja, der ist, naja, also, ich hab's halt geschaut und dann halt einfach vergessen, Punkt. Okay, sagst du über den Anime aus. Ja, also ich denke aber auch, jetzt, wenn es wieder darum geht, inwiefern man Empfehlungen tatsächlich ernst nehmen kann, dass da auch eine Rolle spielt, dass man dann auch ein bisschen darüber weiß, wie ist die Argumentationsweise desjenigen, der empfiehlt oder so ähnlich. Weil ein Score alleine sagt ja jetzt nicht so viel aus. Ja. Also ich habe, glaube ich, 150 über 5. 150 über 5? Von 2000? Oh, nee, Quatsch, 1200 oder so? Oder 800, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich habe knapp 900 bewertet, ja. Ah, ja. Ich weiß nicht, wie viele Anime bei Mai gelistet sind. Ich glaube, paar 4000 oder so. Ich weiß nicht mehr. Die müssten 12.000 sein, glaube ich. 12.000? 1200 habe ich habe ich gesehen. Und wenn ich auf diese Analyseseite gehe, habe ich 10% davon komplett. Also es müssten es ungefähr 12.000 sein. Da keine Sortierung, schlechteste Anime oder sowas, laut Mal. Hier ja, dann, Liste geben. Ja, dann kommen irgendwelche Hentais, aber. Ich glaube, zweifle ich an. Ich glaube, der am niedrigsten bewertetste Anime ist Mask of Destruction, also. Ja, wobei, das muss halt auch nichts heißen, weil nur weil jemand mal gesagt hat, der ist schlecht, dann ist das so, wie er ist gut, wird dann so verbreitet und nachher schauen ihn mehr Leute und bewerten ihn schlechter. Ist ja dann auch nochmal. Ja, aber das ist ja auch eher so. Wobei, das wird halt immer so als Referenz genommen für das ist ja der wirklich schlechteste Anime und deswegen musst du halt Sachen wie, keine Ahnung, wie Tokyo Ghoul dann zwingend besser bewerten, weil der ist ja nicht so schlecht wie der Anime, aber ich finde... Ja, ich glaube, er ist auch schlechter, aber... Ja, schon, aber ich finde diese Differenzierung halt einfach... es gibt halt einfach ein Qualitätslevel und wenn dann ein Anime drunter fällt, dann ist es egal, wie weit er drunter fällt. So meiner Meinung nach. Deswegen ja, schon. Aber wobei mit den obersten Bewertungen, also ja, ich weiß nicht, Eine 10 von 10, das ist ja wirklich das Beste überhaupt, was man vergeben kann. Und nehme ich jetzt mal an, ich habe irgendwas mit einer 10 von 10 bewertet, dann schaue ich aber etwas, finde das dann noch eine ganze Stufe besser. Ja, bin ich mir nicht sicher, ob ich dann das, was ich ursprünglich mit einer 10 bewertet hatte, dann noch auf dieser Stufe haben würde. Also ich habe Ja. welche runtergenommen, nachdem ich bessere gesehen habe. Nach Tatami Galaxy. Unter Nee. anderem. Aber ich habe auch jetzt wieder angefangen, Sachen hochzustufen, weil also ich hatte viel Seasonal gesehen und dachte, ja, die alten, oder wie auch immer, auf jeden Fall, habe ich jetzt auch viel Altes wiederholt. Und ja, manche Bewertungen, glaube ich, waren auch einfach zu hart. Also schon immer auch so ein ausgewogen, man muss einfach wissen, was man erwartet, und deswegen schadet ein zweites Mal sehen auch nicht. So. Ja, es ist auch ein bisschen so, nach einer Zeit sickert das so ein und da ändert sich auch die Meinung. Zum Beispiel habe ich Humanity Has Declined. Nachdem ich es gesehen hatte, hatte ich es in meinen Favorites, so 9 von 10. Und dann hatte ich auf einer 7 von 10 und jetzt hatte ich, glaube ich, auf einer 8 von 10 oder so. Aber auf jeden Fall, so im Nachhinein denkt man da halt auch mehr drüber nach, vielleicht. So, inwiefern beeinflusst mich das denn jetzt noch so und nimmt das Ja, deswegen dann raus, ja. Ja, ja. also ich denke, Aber da war der Rewatch für mich auch nicht so gut, aber. also ja, die Sache ist, denke ich, wenn man nochmal im Nachhinein über ein Anime nachdenkt, dann kann man, denke ich, noch deutlicher und besser erfassen, wie man ihn dann tatsächlich fand. Und deswegen denke ich auch, dass sich dadurch eine Wertung nochmal ändern kann. Columbo, um das nochmal zu ergänzen, ich hatte Tatami am Anfang auch gar nicht auf 10 von 10, sondern auf 9 von 10, und es war nicht mein Lieblingsanime, das erst über die Jahre geworden. Also das ist auch nochmal was, wie viel Zeit ich Ja. investiere und was ich eben dann für mich finde, macht nochmal was. Ja gut, wobei. Ja, aber Ja. ja, ich wollte jetzt eigentlich beenden, weil wir drehen uns jetzt so langsam im Kreis, was das Ja, angeht. schon. Also, Es sei wir halten fest, denn, Tatami Galaxy ist ein ziemlicher Käse. Verstehe ich. ihr. Oder war das jetzt Also, nicht die Quintessenz hier raus? nein, Tatami Galaxy ist großartig. Ja. Und wenn du das nicht so findest, bist du ein ahnungsloser Pleb. Und geh auf meinen Kanal und guck dir die ganzen 1000 Videos darüber an. Genau, das solltest 1000 du Videos zu das. Tatami Galaxy. Oh Gott, armes Ich Tatami glaube Galaxy. vier. Ja. Es sind ja fast 1000. Wir sollten sowieso alle machen, auf Piktomonis Kanal gehen und sich seine Videos angucken und ihn abonnieren und so weiter. Ja. Ja. Weil es nicht noch irgendjemand irgendwelche Werbung machen möchte. Liked dieses Video jetzt. Nimmt keine Folgt Drogen. mir alle auf Twitter. Und zwar alle. Alle. Alle heißt immer alle. Und ich möchte auch, dass Ja. alle dieses Video teilen, ganz, ganz sinnvolle und konstruktive Kommentare drunter schreiben, ganz viele Likes verteilen. Mein Popo stinkt. Und Hashtag Was? für dieses Video ist Bewertung objektiv. Das ist ein sehr guter Hashtag. Ich hoffe, er verbreitet sich über dieses Video hinaus in die ganze Welt und macht die Anime-Community zu einem besseren Ort. Ja, das war's mit dem Podcast. Vielen Dank für jeden, der es bis zum Ende durchgehalten hat. Vielen Dank an die großartigen Gäste. Danke an den Gastgeber. Könnt ihr ruhig Immer noch wieder mehr gerne. sagen? Was hast du gesagt? Nehmt keine Drogen. Du mit deinen Drogen. Willst du irgendwas Das nicht. kompensieren? Ja, das war's. Schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt, was habt ihr zuletzt gesehen? Was vielleicht so in, keine Ahnung, 3 Monaten kommt. Also Wer quasi, weiß. wenn die Fall Season aus ist. Ja, irgend sowas. Nee, wir Das machen ist. immerhin noch, also immerhin machen wir öfters quasi Strip Podcasts als Mega-Knocker-Videos. Also. Also insofern Er hat auch ist ein sehr relativ. schönes Bewertungsvideo, muss man an Ja, dieser Stelle sagen. ja. Nun, vielen Dank fürs Zuhören. Bis hoffentlich zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.